Er will, dass wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen. God killed them. We are to fight the good fight of faith. Die Kinder Gottes sollten den guten Kampf des Glaubens kämpfen. For me to be here, I'm fighting a good fight of faith. Allein, dass ich heute hier bin, hier stehe, ist für mich den guten Kampf des Glaubens kämpfen. And for you, God's children. Und auch für euch, Kinder Gottes. You see, you fight to fight the good fight ihr of faith. Den guten Kampf des Glaubens. You need the help of the Holy Spirit. Ihr braucht die Hilfe des Heiligen Geistes. You see, it's not without the help of the Holy Ghost. Nicht ohne die Hilfe des Heiligen Geistes. He needs you. Er braucht dich. You see, you need him. He needs you. Und du brauchst ihn. You see, he needs your cooperation. Er braucht deine Kooperation. Because he cannot force you. Denn er kann dich nicht zwingen. You need him to fight the good fight of faith. Du brauchst ihn, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. You know, even the so-called God's children. Die sogenannten Kinder Gottes. And a lot, Satan is going through a lot today. Der Teufel geht durch viele. You see, going through them. Geht durch Kinder Gottes. To fight the house of God. Um das Haus Gottes anzugreifen. You see, he goes through them. Er geht durch sie. To fight God's ministry. Um Gottes Gemeinde zu bekämpfen. Like Judas. Judas zum Beispiel. You see, like Judas. Judas. You see, through Judas, Jesus was betrayed. Durch Judas wurde Jesus betrogen. You see, that's how today through God's children, the so-called God's children. Genauso durch die sogenannten Kinder Gottes. That you don't even go there that they can't allow Satan to come in. Sie zulassen können, dass der Teufel reinkommt. You will be the last who will say that we allow it. Und dass du so überrascht bist, weil du eigentlich gedacht hast, das sind die Letzten, die dich hintergehen, die dir den Rücken kehren werden. That they are now the first to even lead. Jetzt sind sie sogar die Ersten, die gehen. Even for somebody outside to betray Jesus. Selbst wenn es ein Außenseiter gewesen wäre, jemand, der außenstehend gewesen wäre, der Jesus verleugnet hätte oder betrogen hätte, genau, wäre es auch schrecklich. You see, for somebody outside to betray Jesus. Hätte jemand, ein Fremder, ihn betrogen, wäre es schrecklich gewesen. You see, what about when seeing that it is just somebody inside? Also es ist noch schlimmer, dass es jemand ist, der zu ihm gehört hat. That is how he uses God's children today. So genau. He wants to use them, through them, he wants to bring them. The home, the house of God. Er will durch diese Kinder das Haus zerstören. And so also Satan fights your victory. Und so bekämpft der Teufel auch deinen Sieg. He fights your victory. Er bekämpft deinen Sieg. But don't open the door for him. Aber öffne ihm nicht die Tür. So keep on fighting. Um weiterhin zu kämpfen. You have to know that he's a defeated foe. Wir sollten wissen, dass er ein besiegter Gegner ist. You see, he has already been defeated. Er wurde schon besiegt. But you don't allow him to have the upper hand. Lass nicht zu, dass er die Oberhand gewinnt. Pay attention to the word of God. Sei aufmerksam, wenn es Gottes Wort geht. You see, focus. Let your focus be on the Lord. Lass zu, dass dein Fokus auf dem Herrn liegt. In Galatians 5. Let us go to Galatians 5. Galater 5. Galatians 6. He said from verse 6. Galatians 6, verse 6. He said, let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. He's talking about sowing seed. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet. Es geht hier um Samensehen. The ministers. This is sowing seed into the Sehen, house of God. Samensehen in das Haus Gottes. Sowing seed into the house of God for Christ's sake. Für Christus. Then in verse 7 it says, be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Be not deceived. Lasst euch nicht spotten. God is not mocked. Also irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht for spotten. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. You know what you are sowing. Was du siehst. You know when we are against people, wenn wir gegen Menschen sind, sehen wir Samen. When we are against pastors, we are sowing seed. Sehen wir Samen. When we are against our brothers and sisters, wenn wir gegen Brüder und Schwestern sind, we are sowing seed. Sehen wir Samen. You see, when we are against friends, wenn wir gegen Freunde sind, we are sowing seed. Sehen wir Samen. And we are going to reap. Wir werden auch ernten. You see, whatever seed you sow, you are going to reap. Werden wir auch ernten. Because there's going to be a time of harvest. Es wird eine Zeit der Ernte geben. Die Erntezeit kommt. The time of harvest must surely come. Die Erntezeit muss kommen. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the spirit shall of the spirit reap life everlasting. If you sow to the flesh, wenn du zum Fleisch sehst, you know, if you choose the flesh, wenn du dich für das Fleisch, the flesh will give you a result. Wird das Fleisch dir ein Ergebnis geben? Who know that? If you choose the flesh, nicht für das Fleisch entscheiden, you have a result. Wirst du ein Ergebnis. But if you also choose the spirit, also dich für den Geist entscheiden, you will have result also. Wirst du auch ein Ergebnis haben. You know, whatever decision you are taking, was auch immer die Entscheidung ist, die du, you see, you are going to take, die du nehmen, and you are going to continue to take, die du weiterhin nehmen wirst. Why I don't go to church, to the house of God? Why I forsake the assembly of believers? Why I forsake the Bible study? Why am I not there with God's children? You see, you know, you are sowing seed, and you are going to reap it. Du wirst sie ernten. You never get pregnant without giving birth. Du wirst, wenn du schwanger bist, wirst du auch gebären. You know, as you get pregnant, it's a matter of time. You are going to give birth. Bist du gebären worden? For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. So many ways we sow to the flesh. Das tun wir auf unterschiedliche Weise. We sow to our flesh in so many ways. Wir sehen zum Fleisch auf unterschiedliche Weise. We look for excuses. Wir suchen nach Entschuldigungen. You see, to say the reason, to, der Grund, to speak the reason why things are like that. Der Grund, weshalb die Dinge so sind, wie sie sind. You see, the question is, will God take it like that? Die Frage ist, wird das Gott so akzeptieren? You know, I can accept whatever reason you are giving. Ich kann diesen Grund akzeptieren, den du mir gibst. I am not God. Ich bin nicht Gott. I can accept whatever you are saying. Akzeptieren, was du sagst. But you have to know that it's not between you and me. Aber du wissen, es geht nicht um dich und mich. It's between you and God. Es geht um dich und Gott. That whatever reason you are giving, was immer der Grund ist, den du for forsaking the assembly of believers, um nicht zur Gemeinde zu kommen. You see, for rejecting Christ, um Christus zu verweigern. Whatever reason you are giving for being provoked, was immer der Grund ist, weshalb du provoziert wirst. You know, people, I might even accept it from ich you. Kann es akzeptieren. You see, others can even accept it. Andere können es vielleicht. But what you have to ask yourself, will God accept this? Dich fragen musst, wird Gott das akzeptieren? You see, ask yourself about frag that. Dich das. Würde Gott das akzeptieren? Because, you know, if you are here because of me, it's a matter of time you will go because of me. Wenn du wegen mir hier bist, ist auch eine Frage der Zeit, bis du wegen mir auch wieder gehst. Praise the Lord. Halleluja. I can provoke you. Denn ich kann dich verärgern. I can, you see, you can be offended in one way or the other. Ich kann dich provozieren. Maybe because of the message or because of whatever. Oder wegen irgendwas privat. But remember, I am not the one that died for aber you. Aber erinnere dich, ich bin nicht derjenige, der für dich gestorben ist. Allow Jesus to be the only reason why you are not in that assembly. Lass zu, dass Jesus Christus der Grund ist, weshalb du nicht in dieser Versammlung bist. You see, the Jesus the only reason why you are not in that Bible study. Jesus ist der Grund, weshalb du nicht in der Bibel schon bist. You see, the Jesus the only reason why God's children are no longer your friends. Jesus Christus ist der einzige Grund, weshalb Gottes Kinder nicht mehr deine Freunde you sind. You see, that other people, you now have a new friend. Ich jetzt neue Freunde you now have a new follower. Neue Follower. You follow other people. Neuen, that you know Leute. That before this time, before the fall, you will never follow them. Bei denen du weißt, dass du vor deinem Fall diese Leute mehr als Hallo hättest du nicht gesagt. You see, before you will never go there. Vor dem Fall but now, they are your aber best jetzt sind das deine besten Freunde. Praise the Lord. Halleluja. Satan cannot defeat you. Der Teufel kann dich nicht besiegen. Until he takes you away from God's erst children. Wenn er dich von den Kindern Gottes wegnimmt. Satan cannot defeat you. Der Teufel kann dich nicht besiegen. Until he takes the word of erst God wenn er Gottes you. Wort von dir wegnimmt. And until he separates you from the truth. Und wenn er dich von der Wahrheit trennt. Until he turns the truth to become lies. Wenn die Wahrheit zu einer Lüge wird. You not see the truth as die Wahrheit als zu einer Lüge wird. You don't even listen to the message any longer. Du hörst dir die Predigt gar nicht mehr an. Because you know it will be it's like the word of God sharper than two-edged sword. Du weißt, Gottes Wort ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. You know it's not fighting it will fight you. Es wird dich bekämpfen. It will affect you in your heart. Es wird dein Herz an. So the best is those I don't listen any longer. Einfach nicht mehr zu. And really, I don't go there any longer. Ich gehe da nicht mehr hin. I don't remove the number. I don't remove the address. I don't remove everything. I said that I don't see there again. Ich nicht mehr sehen. You cannot remove Satan. Aber du kannst den Teufel nicht entfernen. Nicht weglöschen. Nicht you see, you can remove the number, the church number. Die Nummer, I said, I will not go there. I will not cooperate with them again. Ich gehe nicht mehr zur Gemeinde. Ich habe nichts mehr mit denen zu tun. As you remove the number, that's how you open the door for Satan. Aber wie du diese, im gleichen Moment diese Nummer löscht, ist der Teufel schon da, wenn ich so vorher schon da war? You cannot remove Satan. Du kannst den Teufel nicht. He embraces dich. Er akzeptiert you dich. You know that. Das sollst du wissen. Vers 8. Vers 8. Jenny, can you help us to read Vers 8? Mhm. Vers 8. Wer aus dem Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber von dem Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. He says you have to choose. Du sollst entscheiden. You choose. For he that soweth to his flesh, you see, choose where to sow. Entscheide dich, wohin siehst du? You see, you choose where to sow. Du entscheidest, wohin to du siehst. To the flesh or to the spirit. Oder zum Geist. You choose where to sow. Du entscheidest, wohin du siehst. And let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. He said we are not to give up. Wir sollen nicht aufgeben. We are not to be tired. Wir sollen nicht müde sein. That anytime you look around, you see the Lord Jesus. Wenn du um dich herum schaust, sehe Jesus Christus. You see, we are not to be tired. Du sollst nicht müde werden. And we are not to faint. Wir sollen auch nicht ohnmächtig werden. You see, for in due season we shall reap. In seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Praise the Lord. Halleluja. And verse 10. 10. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Especially God's children. Besonders Gottes Kindern. Amen. Amen. Today we will be going into knowing God and trusting God is everlasting solution. Heute werden wir über das Thema sprechen, dass Gott zu kennen und Gott zu vertrauen. Das heißt ewige Lösung. Knowing God and trusting God is everlasting solution. Gott zu kennen und Gott zu vertrauen, das ist ewige Lösung. I thought we would be going to everlasting solution is when we are one. But the Lord said I can wait for now. But first, for today, trusting God and knowing God is our everlasting solution. Gott zu kennen und Gott zu vertrauen ist unsere ewige Lösung. You know Daniel 11. Daniel 11. Verse 32. If you know your God, you will be strong. Wenn du deinen Gott kennst, wirst du stark sein. If you know your God, wenn du deinen Gott kennst, you know Abraham. Abraham, he knew God. Er kannte Gott. He knew God. Er kannte Gott. Let us go to Genesis 22. That is where we. 1. Mose 22. On Wednesday, we still go there. We still have a lot to do there. Genesis 22. 1. Mose 22. Verse 5. And Abraham said unto his young men, abide ye here with the ox, and I and the lad will go yonder and wash him and come again to you. He said, remain here. Bleibt hier. We are coming back to you. Wir kommen zurück. But in the natural man, is the Menorah, Abraham supposed to do things according to this world. Normalerweise sollte Abraham die Dinge so machen, wie die Welt sie regelt. You know, if he's tough, you know, if he's so close to the young men, if he was so close to them, wenn er diesen jungen Männern so nah stand, and the son was Isaac was so close to them, und Isaac auch diesen jungen Männern nah, he could have just said, let us make a shield. Hätte er sagen können, wir können lass uns diese Gelegenheit nutzen, um uns jetzt einfach mal zu verabschieden. Because he's not coming back, I'm the only one coming back. Aber mein Sohn kommt nicht zurück, er wird sterben, nur ich komme zurück. You know, because in Abraham, he knew what he was going to do. Denn Abraham wusste, wohin er geht und was er tun wird. He knew what God wanted him to do. Er wusste, was Gott von ihm verlangt hat. To kill Isaac. Sohn Isaac zu töten. You see, but Abraham did not see what the natural man would see. Aber Abraham hat nicht das gesehen, was der natürliche Mensch sieht. You know, whatever problem you are facing, but the question is, what do you see? Was du hast, die Frage ist, was siehst du? Do you see Jesus, als die Lösung zu allen Problemen? Or do you see the problem? Oder sehen wir das Problem? And Abraham said unto his young man, abide you here with the axe, and I and the lamb. We go yonder and worship and come again to you. Because he never see Isaac dead. Denn er hat Isaac nicht als tot gesehen. If you know your God, wenn du deinen Gott kennst, it will affect your world. Wird es deine Worte beeinflussen? You see, it will affect what you speak. Es wird das beeinflussen, was du sagst. You will not speak death. Du wirst nicht tot sprechen. You know, if you know your God, wenn du deinen Gott kennst, you will speak life. Wirst du leben. You know, Abraham spoke life here. Abraham we are coming back. In dieser Situation Leben gesprochen. Er praise the Lord. Zurück. Halleluja. You know, he spoke life. Er hat Leben gesprochen. He refused to speak death. Er hat sich geweigert, tot zu sprechen. He did not allow five senses to control him. Er hat nicht zugelassen, dass Fakten oder fünf Sinne ihn kontrollieren. He did not allow the pity of this world. Er hat nicht zugelassen, dass to control him. Dass die, das Mitleid dieser Welt ihn kontrolliert. If you know God, wenn du Gott kennst, if you affect your words, wird es deine Worte beeinflussen. And your answer to people. Und auch deine Antworten wird es beeinflussen. Oh, Daddy. If you really know him, wenn du ihn wirklich kennst, just like Abraham here, wie Abraham hier, he spoke life, er hat Leben gesprochen, not dead. Und nicht tot, because all he could see is alles, was life. Er sehen konnte, he refused to see death. Er hat sich geweigert, den Tod zu sehen. He refused to see that his son dead. Er hat sich geweigert, den Sohn als tot because zu sehen. The five words that God gave you, denn die fünf Worte, die Gott ihm gegeben hat, waren genug, for him to stand. Um darauf zu stehen. Like the centurion man. Wie der römische that says, Hauptmann. Speak the word only. Er hat gesagt, sprich einfach nur das Wort. You don't need to go to my servant, du to my boy. Zu meinem Knecht gehen, ans Bett und ihn heilen. Oh, you don't need to go to you don't need, just speak the word. Sprich einfach das Wort. Das and he's over. Und das genügt. Praise the Lord. Halleluja. Allow the word of God to be final. Lass zu, dass Gottes Wort das letzte Wort. That God has said it is enough for me. Gott hat gesagt, Gott, das reicht mir als. I don't Stimme. Need to hear any voice again. Ich muss nicht nochmal eine Stimme you hören. You say I don't need to hear any. I'm not looking for any signs and wonders. Ich brauche keine Zeichen und you say I'm not looking for any revelation. Ich suche nicht mehr nach Offenbarung. But what am I to do next? What am I to do next? Nächstes oder als nächstes zu. You know, Elijah did not remind the raven to bring the bread. Elijah hat die Raben nicht daran erinnert, ihnen Brot zu geben. You know, Elijah did not remind the raven to bring the bread. Er hat die Raben nicht daran erinnert, ihnen Brot zu schicken. He did not fast and pray so that the raven must bring the bread. Er hat nicht gefasst und gebetet, damit die Raben das Brot bringen. The Lord knows the right time. Der Herr weiß, wann es He knows the right time. Er kennt to make things, to make things, to fix things funktionieren so, for his children. His name is at stake here. Denn sein Name steht auf dem Spiel. And not your name. Nicht dein Name. He's not about you. It's about him. More about him than you. Mehr um ihn als um dich. Something is a sin. It is more about us than him. Kommt es uns sofort, ob es mehr um uns geht als um Gott? Praise the Lord. Halleluja. Vers 6. Vers 6. Before we go to verse 6. You know, like Paul. Wie Paulus zum Beispiel. If you know your God. Wenn du deinen Gott kennst. And trust in your God. Und auf deinen Gott vertraust. Like Paul, you will be content. Dann wirst du auch with Christ. Dann wirst du auch zufrieden sein mit Christus. No matter what. Egal was ist. You know, trust. Vertrauen. And faith, they are two different things. Sind zwei verschiedene Sachen. If we go to, let us go to Philippians 4. Philippa 4. We'll be coming here again, but now let us go to Philippians 4. Philippians 4. Philippa 4. From verse 4. Von Vers 4. He said, rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. You know where we are coming from. You see? Freut euch im Herrn allzeit, aber mal sage ich, freut euch. Where we have just read. Was wir eben gelesen concerning haben. Concerning Abraham. Über Abraham. In Genesis 22:5. In 1. Mose 2. You know, Abraham was not sad. Aber war nicht traurig. Taking the son to that very place. Seinen Sohn dorthin gebracht hat, um ihn zu opfern. You see, he was not sad. Er war nicht. He will rejoice. He rejoiced. Er hat sich gefreut. You're not working for God, you are to rejoice. Wenn wir für Gott arbeiten, sollten wir uns freuen. You know, whatever decision he tells you to take. Was auch immer die Entscheidung, die du treffen sollst. You see, do it. Allow, take that decision. Enjoy. Nimm diese Entscheidung mit Freude. You see, allow it to be joy. Lass zu, dass es Freude ist. It's not with sadness. Nicht mit Trauer. It's not with grudging and necessity, you see. Und mit Zwang. You know, second Corinthians. He said, your seed, you see, your sowing. It's not in grudges or in necessity. Nicht you mit see, Zwang. In weeping. Nicht mit weeping. That is also, it's in Matthew. Let us go to Matthew. Put something here. Go to Matthew 5. Wir kommen nochmal zurück zu Philippa. Look at Matthew 5. It talks about 5. Something like that in Matthew 5. Matthew 5. Matthäus 5. From verse 10. Vers 10. He said, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. You know, if you choose God, the world will persecute you. Wenn du dich für Gott entscheidest, wird die Welt dich verfolgen. I'll be persecuted a lot. Ich wurde schon oft verfolgt. And the persecution is even still going on. Die Verfolgung ist immer noch da. For choosing God. Weil ich mich für Gott entschieden and habe. Never to choose flesh. Und mich nicht für das Fleisch entscheide. Persecution today. Verfolgung. Come in different ways. Kommt. Even through God's children. Selbst durch Kinder Gottes. You see God so close to you. Die ihr so nah stehen. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for choosing God and not choosing the natural. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen wegen Gottes Wort. He said, for there is the kingdom of heaven. For you is the kingdom of heaven. Und für euch ist das Königreich des Himmels. Then in verse 11, blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall say all manners of evil against you falsely. For my sake. For my sake. Um meinetwillen. He said, rejoice. Freut euch. He did not say be sad. Sie sollen nicht traurig sein. You know when people are persecuting us. Wenn Leute uns verfolgen, sind wir traurig. Some of us are even crying. Sie weinen. But Jesus is saying rejoice. Aber Jesus sagt, freu dich. Praise the Lord. Halleluja. You know, I started today by saying I'm so happy. Ich habe heute angefangen und gesagt, ich bin so glücklich. I'm so happy. Ich bin so glücklich. Because of the word of God. Wegen Gottes Wort. that I depend on. Worauf ich mich verlasse. That is my everything. Das ist mein Ein und Alles. That is my life. Das ist mein Leben. And not the people. Und nicht die Menschen. You see, the people, they are not my life. Menschen sind nicht mein Leben. You see, people, nobody is my life. Niemand ist Christ mein alone. Jesus Christus allein ist mein Leben. That is the nail that I use to hang the picture on the wall. Mit dem ich dieses Bild aufhänge. That he is my source. Dass er meine Quelle ist. He is my source and not mine. Er ist mein Anfang und nicht der Mensch. Er ist mein Ursprung und nicht der Mensch. He said, if you will not praise me, the rock will praise me. Sagt, wenn ihr mich nicht feiert, dann werden die Steine mich feiern von mir aus. You know, he made where we are, there is no way. Denn er macht Wege, wo es keine Wege gibt. In the desert, in the wilderness, you see, there was no water. Da gab es kein Wasser. He made where we are, there was no way. Aber er hat einen Weg hergerichtet, wo es keinen Weg gab. You see, from rock, aus einem Stein kam frisches Trinkwasser. You know, sometimes we are saying, how is water going to come out? Wir fragen uns, wie wird das Wasser fließen? Wie wird das Wasser rauskommen? You know, your partner might be so far away. Dein Partner, dein zukünftiger Ehemann ist vielleicht so, oder zukünftige Ehefrau so weit weg von dir vielleicht. You seem so far away so weit from weg you. Von dir. And you don't even know what he's doing. Und du weißt gar nicht, was diese Person and tut. You wonder what wunderst how we going to come together. Wie werden wir zusammen? Remember, remind yourself, he made way where there is no way. Er macht dort Wege, wo es keine Wege gibt. You know, in desert, there was no water. Da gab es kein Wasser. Don't complain like the children of Israel. Fang nicht an, dich zu beschweren wie die Kinder Israel. Hell, we could have been in Egypt. Lass it could have been better in Egypt. At least there was water there to drink. Da gab es Wasser. Don't complain like that. Don't give up like that. Nicht so auf wie sie. You see, allow the Lord to make way where there is no lass way. Du, dass der Herr Wege dort schafft, dass keine Wege gibt. Out of whatever is there, he makes, he brings us something. Dass er aus dem Toten das Lebendige schafft. You know, out of darkness, he brought us light. Aus der wir eben aus der Dunkelheit das Licht gemacht. You know, out of rock, there was water. Aus dem Stein kam Trinkwasser. Praise the Lord. Halleluja. So, your worries, allow it. Instead of being sad, rejoice. I'm not sad because of the church ich today. Ich bin nicht traurig wegen der Gemeinde. I'm rejoicing. Ich freue mich. No matter who lives. Egal wer geht. No matter who stays. Egal wer bleibt. Because my source is Christ himself. Jesus Christus allein. He said, rejoice and be exceedingly glad. He did not say, be sad. Sie soll nicht traurig sein. In persecution, you know how to test your faith. Wisst ihr, wie man euren Glauben auf die Probe stellt? Wie glücklich seid ihr? You know in problem, you know how to test your faith. Wenn du ein Problem steckst, weißt du, wie man how happy prüft, you are. Wie glücklich bist du? You see, when you are choosing God. Und nicht für Gott entscheidest. You see, you are believing the word of God. Du vertraust Gott. And you choose God. You are doing what God said you are to do. Tust das, was Gott dir sagt. You know how to know you are in faith. Weißt du, man erkennt, dass du im Glauben bist. It's when you are rejoicing. Wenn du dich freust. Praise the Halleluja. You know what things are not even working for you. Funktionieren. And I can remember when we were believing God for this house. Ich kann mich noch erinnern, als wir Gott geglaubt haben und vertraut haben für dieses Haus. And the very year we thought we were going to pack out of the house. Und an dem Jahr, was wir gedacht haben, dass wir aus diesem Haus ausziehen. We will let me say the very month. Bei diesem Monat. And the month was passed. Der Monat ist sogar vergangen. And you know. Instead of me to be sad, I was so the joy was so heavy. Weil meine Freude so groß. You know, for some people, they will be ashamed. Für ein paar Leute, sie werden sich schämen. They will be hiding. Sie werden sich verstecken. From people. Vor Menschen. Why? Because I said God said it. Weil ich gesagt habe, the month has come, it did not work. Der Monat ist gekommen und es ist nicht passiert. You know, nothing work. Nichts ist passiert. You see, I will be hiding. Und ich verstecke. But for me, the joy in that month, the next month, and from December, when December came. Als der Dezember da war. That was my best Christmas. Das war mein schönstes Weihnachten. Because my joy, God, I was so happy. Meine Freude war so praise the Lord. Halleluja. You see how to test your faith. Wie wir unseren Glauben auf die Probe. Are you rejoicing in the midst of that problem? Freust du dich inmitten dieser Probe? That's how to know you are in faith. So weißt du, was du im Glauben steckst. Praise the Lord. Halleluja. If you are sad, you are weeping, you are not you see it's regretting, you are not in faith. Dann bist du nicht im Glauben, dann bist du in der Angst. You are in fear, you better change it. Ändere das. Make a U-turn. So schnell wie möglich. You see, change it and let it be faith. Wende und lass zu, es der Glaube. And rejoice in no matter what. Und freu dich in allem. He said, rejoice and be exceeding glad. For great is your reward in heaven. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. For so persecuted they, the prophet which were before you. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. And he also said, you are the salt of the earth. Er sagt, wir sind das Salz der Erde. You see, you and me. Du und ich. We are the salt of the earth. Wir sind das Salz der Erde. But if the salt have lost its savour, wherewith shall it be salted? It is henceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr als das, was hinausgeworfen wird und von den Leuten zertreten wird. He's talking about don't compromise. Es geht darum, dass du keinen Kompromiss eingehen sollst. You see, don't compromise. He's talking about. You see, you don't compromise. Geh kein Kompromiss. You see, so that you will not that savor will not be lost. Damit dieser Geschmack nicht verloren geht. You see, no, you don't allow anything to be mixed with it. Lass with nicht zu, dass irgendetwas in diesen allow it to be Christ alone. Kommt, der nicht dazugehört. Lass uns Christus allein. You see, don't compromise. Geh kein Kompromiss with them that want you to compromise with them. Die mit dir Kompromisse eingehen wollen. Remember when David, when he chose God. Als David sich für Gott entschieden hat. You know, there was a great problem for him. Große Probleme für ihn. Instead of killing King Saul, he refused. He did not kill. Er hat sich geweigert, König Saul, der ihn verfolgt und töten wollte, zu töten, selbst zu töten. Er wollte es nicht tun. He said, because of the law, I cannot take the law into my hand. Ich kann das Gesetz nicht in meine eigene Hand nehmen. The law is to do the job. Der Herr. And not me. Das Werk vollbringen und nicht ich. And you know. He paid dearly for it. Und er hat bitter dafür teuer bezahlt. But at the end, aber am Ende, at the end, victory was for him. Sieg für ihn. So also God's children. Und genauso ist auch mit if you compromise, wenn du einen Kompromiss eingehst, if you are like the salt that lose the savor, dieses Salz, was fade wird, was seinen Geschmack verliert. It's no longer tasty. Es schmeckt nicht mehr. You know a soup that has been poured a lot of water. Eine Suppe, die schon so viel Wasser in sich hat, ist einfach nicht mehr, sie schmeckt nicht, sie ist wässrig. The taste, the look, how it looks. Wie es aussieht, wie es schmeckt. You see, you bring the real one. You don't even, you cannot even see the similarity. Sieht eklig aus und es sieht auch nicht mehr aus wie die normale Suppe. Praise the Lord. Halleluja. Let's go back to Philippians 4. Philippa 4. He said, rejoice in the Lord always. Freu dich. And he said, rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Eure Sanftmut, lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nah. You see, how do you know that you have you made that? He said, let your moderation be known unto all men. Eure that Sanftmut. Is, you rejoice always. Das heißt, du freust dich ständig. You see, you are never sad. Du bist niemals traurig. You know when they ask you questions, it's not sure, I don't know what to do. Es ist, I'm ich weiß nicht, was ich tun soll, ich bin verwirrt. You know, it's not like that. You are like Abraham. Remember Abraham. Where we read. Genesis 5:22. You see, you know, the boys, he said, he told them to wait behind. The servant, he said, you wait behind. And you see, he allowed his moderation to be known to them that the Lord is at hand. Er hat zugelassen, dass seine Sanftmut von diesen Jungs erkannt wird, sein Glaube. You see, he allowed them to know. You see, he did not. It was not sad. Er war nicht traurig. He was not sad. Er war nicht am Boden zerstört. He was not regretting. Er hat nicht he was not saying, this is the last time. Das letzte Mal. You see, my son. You see. Mein Sohn wird gehen. Now, what are we going to do? Was wollen wir tun? Are we going to please with the Lord? Sollen wir gemeinsam mit dem Herrn darum bitten, ihn nicht von uns zu nehmen? Vers 6. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Be careful for nothing. Sorgt euch um nichts. Don't worry for anything. Sorgt euch um nichts. Abraham was not worried. Abraham hat sich keine Sorgen gemacht. Praise the Lord. Halleluja. You know, Genesis 22, verse 5 again. Erster Mose 22. He was not worried. The words that came out from die Worte, die aus seinem Mund kamen, was not the words of a man that was worried. Waren nicht die Worte eines Mannes, der besorgt war. You know the words that came out from him. Seine Worte. You see what you speak to people. Das was du zu Leuten sprichst. Through that people can see that there is problem. Dass da ein Problem ist. That you have problem. Dass du Probleme hast. Praise the Lord. Halleluja. You see, allow that word. You see. Whatever is coming from you, was auch immer aus dir let it promote God. Lass zu, dass es Gott let it exalt God. Lass zu, dass es Gott verherrlicht. Be careful for nothing. Sorgt euch but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be known unto God. With thanksgiving. Durch Danksagung. Thank you, Father. Danke. You want me to have it more than I even want to du have. Du willst, dass ich diese Sache mehr habe als thank ich you, Father. Haben will. Danke, Herr. Before tribulation, you already have victory. Vor der Bedrängnis habe ich schon den Sieg. You see, thank you, Father. Danke, Vater. Before the sickness, I already have Jesus. Habe ich Jesus Christus. You see, thank you, Father. Danke, Vater. You see, before whatever problem, Jesus has died for me. Ist Jesus schon für mich He gestorben. Is already my Lord and my Savior. Mein Herr und mein you Lord. See, before any problem. Vor irgendeinem Problem. Praise the Lord. Halleluja. And the peace of God, verse 7, which passeth all understanding, shall keep your heart. A man is through Jesus Christ. You see, you know, he told us how the peace of God also gesagt, wie der Frieden in our Gottes in unserem Leben regiert. Never to be worried. Wie wir uns nie Sorgen machen. But always to give thanks in the Lord. Im Herrn. Thanking him for the victory you already have. Für den Sieg, den wir schon haben. Thanking him for that problem is not there to destroy you. Für dieses Problem, das nicht da ist, um uns zu zerstören. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think of these things. Jenny, you will help us to read. Help us to read from 9 to 12. 9 bis 12. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ich habe mich an derselben Freude im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt und für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch im Mangel zu leiden. There are a lot of things everywhere today. Es gibt viele Dinge überall heute. A lot of things everywhere. Viele Dinge überall. Verse 9 said, those things which you have both learned and received and heard and say in me, do. And the God of peace shall be with you. But I rejoice in the Lord greatly. He rejoices in the Lord greatly. Er freut sich im Herrn. Just like I rejoice in the Lord greatly. Genauso wie ich mich im Herrn freue. That now at the last your care of me has flourished again. Wherein you were also careful, but you lacked opportunity. Not that I speak in respect of want. Praise the Lord. Halleluja. You know, if you trust the Lord, wenn du dem Herrn vertraust, if you are trusting in the Lord, wenn du auf den Herrn vertraust, you will not speak in respect of want. You will not speak in respect of want. If you are trusting in the Lord, wenn du dem Herrn vertraust, you will not speak in respect of want. Wirst du keinen Mangel erleiden. You see, not that I speak in respect of want. You see, here, the writer of Philippians, you see, what we know as Paul, you see, he is telling you that His trust is in the Lord. Sein Vertrauen liegt auf dem Herrn. That his trust is in the Lord. Sein Vertrauen liegt auf dem Herrn und nicht auf dem Menschen. You know these people, they were sending him something before, money. Diese Menschen haben ihm Geld zugeschickt. And later there was no connection. Es gab keine Verbindung mehr. And because those people, they were, it's not that they were not, they did not want to sow any longer, but there was no way they could take that money to him. Es gab keine Lage mehr für diese Menschen, keine Möglichkeit mehr für diese Menschen, ihn zu versorgen. Sie wollten ihn versorgen, aber sie konnten das Geld nicht zu ihm bringen. You see, it was, there was no way to do it. But I rejoice, verse 10 again, I rejoice in the Lord greatly, that now at the last your care of me have flourished again. Wherein you were also careful, but you lack opportunity. Maybe they were not even having money. Vielleicht hatten sie auch gar kein Geld. Maybe there was no way they could get the money to him. Gab es keine Möglichkeit, das Geld zu ihm zu bringen. Then he now said, not that I speak in respect of want. Nicht wegen des Mangels, sage ich. I am not speaking that I lack anything. Nicht, ich sage das nicht, weil mir etwas fehlt. I am not saying I lack anything. Sag ich, dass mir etwas fehlt. The Lord is always asking me. Der Herr fragt mich ständig. Lack you anything? Fehlt es dir an etwas? He is always asking. Ich frage mich ständig. You know, he has the disciple. Er hat die Jünger gefragt. He has said, do you lack anything? Fehlt es euch an etwas? Fehlt euch an etwas? Not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things, I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. You see, when it comes to trusting God, you never can decide to go so. Es ist mir egal, in welche Richtung es geht. You see, if it works or not. Ob es funktioniert oder nicht. If I'm hungry or not. Ob ich hungrig bin oder nicht. If I'm full or not. Ob ich satt bin you oder see, nicht. Once it comes to trusting God. Wenn es darum geht, Gott zu vertrauen. You see, you never, it is then you rest. Da ruhst du dich aus. You see, because whatever result is coming. Immer das Ergebnis. It never bothers you. Das erschüttert dich nicht. Das macht dir keine Sorgen. Praise the Lord. Halleluja. You know, when it comes to trusting God. Wenn wir Gott vertrauen. Vertrauen. Trust is greater than faith. Vertrauen ist größer als Glauben. Praise the Lord. Halleluja. And once it comes to trust, wenn es um das Vertrauen geht, that you trust God, dass du Gott vertraust. You never care whatever result is coming. Dann ist dir egal, was für Ergebnisse kommen. Because he never keep any good thing away from his children. Er hält dir nichts Gutes vor. That because that trust now prepare you to know that whatever comes is a God. Denn dieses Vertrauen hilft dir einfach alles zu akzeptieren. That whatever comes is coming from him. Es kommt von ihm. You see, prepare you beforehand. Es bereitet dich vor. I can do all things through Christ, which strengthens me. I can do all things. Ich vermag alles. Through Christ that strengthens me. Durch der mich stark macht, Christus. Durch den, der mich stark macht. I can do all things. Ich kann alles tun, ich vermag alles. Through my trust in durch mein Vertrauen auf den Herrn. You see, I can do all things. Ich kann alles tun. I can stand all things. Ich kann alles through Christ. Ich kann alles durchstehen durch Christus. You see, I can stand all things. Ich kann alles durchstehen through Christ. Durch Christus. Because he is my strengthener. Weil er meine Kraft ist. Praise the Lord. Halleluja. You see, I can stand all things. Ich kann alles yes durchstehen. No. Ja, you walk or I did not walk. Verweigerung I can stand it. Oder Akzeptanz, ob es funktioniert oder nicht, ich kann es durchstehen. Because my joy is not based on it walk or it did not walk. Hängt nicht daran, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. You see, my joy is based on him, meine the word Freude of God. Hängt an ihm, Jesus Christus. You see, my victory is based on him. Mein Sieg hängt an my ihm. My source is him. Er ist meine Quelle. Notwithstanding, notwithstanding, you have well done. You have well done that you did communicate with my affliction. So, ihr habt recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. You have done well. Ihr habt recht getan. For communicating with my affliction. Dass ihr Anteilnahme habt an meiner Bedrängnis. Now, you Philippians, know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but you alone. Praise the Lord. Hallelujah. You see how great the Paul's ministry was. Wie großartig. Upon the greatness of that ministry. Die Gemeinde von Paulus, das, was er geprägt hat, so großartig ist, die Wunder, die er, wie er vollbracht hat, see, so wichtig waren. You see, the Lord said no church communicated unto him. Hat keine Gemeinde ihn unterstützt. He said, except the Macedonians. Nur die Mazedonier. He said, let us read again. Notwithstanding, you have done well. That you did communicate with my affliction. Now, you Philippians, know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicates with me as concerning giving and receiving, but you only, the Philippians alone. Die Philipper alleine. Die Philippians alone. Geholfen. They were the only givers. Das waren die einzigen Geber. The givers, you see, those who never press to give. Die, die man nicht zwingen muss, um zu geben. You see, those that don't love to give. Die einfach es lieben zu geben. You see, those that give out of poverty. Die aus Armut sogar geben. I don't have, but I still give. Ich habe es nicht, aber ich gebe trotzdem. You know, some people take it as joy that they are not working, so that they don't give. Paar Leute sind sogar froh, dass sie nicht arbeiten, damit sie nämlich einen Grund haben, nicht zu geben. You see, I, because I'm no longer working. Ich arbeite ja nicht, deswegen. That's the reason why I'm no longer. Why I cannot give. Das ist der Grund, weshalb ich nicht gebe. You know how they are. Aber wisst ihr, wie sie sind? Die so. Yeah, like, you know when you know the story of Elijah. Let me bring you there. Die Geschichte von Elijah. You know, Elijah came to the widow woman. Elijah ging zur Witwe. And the widow woman was picking stick. Und die Witwe hat gerade Stöcke aufgehoben. He was picking wood, eh? Hat, to yours. Das Feuer. And you know. Zu machen. You know. The widow woman was asked of her food. Die Witwe wurde by Elijah. Von Elijah, also Elijah wollte das Essen von der Witwe haben. We could it have better for the widow woman not to have met Elijah at all? Wäre es besser gewesen, dass Elijah nicht auf diese Frau stößt, dass diese Witwe Elijah nicht sieht? I don't know if you understand me. You see, could it have been better for the widow woman not to see or meet Elijah at all? Wäre es besser gewesen, wenn ihre Wege sich nicht gekreuzt hätten? You know, some church today, in churches, people, you see, they ignore the sowing time. Sie ignorieren die Zeit des Sehens. They reject the sowing time. Sie verweigern die Zeit des Sehens. They allow the sowing time to pass. Sie lassen zu, dass die Zeit zum Sehen vorbei. You see, once it comes to sowing time, they are not in the church. Sind sie nicht da? Sind sie nicht der Gemeinde? You know, if this widow woman was not at that place at that time. Die Witwe nicht zur rechten Zeit. To give her food, the last food. Ihr letztes Essen, Elijah zu geben. Where are we going? You know, some I even thanking God that they did not so see. Einige danken Gott sogar, dass sie diesen, I miss it. Dass sie diesen Monat nicht geben mussten oder nicht geben konnten. Gott sei Dank, ich war im Urlaub, ich konnte eh nicht geben. Thank God I was not even in the church. Ich war gar nicht in der Gemeinde. Could it have been better for the widow woman to say, I thank God I was not there when Elijah came? Aber hätte es für die Witwe sagen können, dass gut, dass ich nicht auf Elijah getroffen bin, an dem Tag. Praise the Lord. Halleluja. Elijah was not going to take from this woman. Elijah wollte diese Frau nicht bestehlen. He wanted to sustain, even to help this woman to live. Er wollte dieser Frau helfen, to help his son to live. Dass diese Familie lebt. That they not live for God. Damit sie für Gott leben. Praise the Lord. Halleluja. There's no giving without receiving. Es gibt kein Geben ohne Empfangen. You know, here he says, and with me as concerning giving and receiving, but you only. You know, there's no giving without receiving. Es gibt kein Geben ohne Nehmen. Kein Geben ohne Empfangen. Praise the Lord. Halleluja. But even in Thessalonica, you said once and again unto my necessity. You see, I'm sure where he was, the distance was so much. But for all, you see, though I'm not there, but I'm looking for somebody to give money. My seed, help me to sow it. Help me to... Jemanden, an dem ich das Geld weitergeben kann, damit er für mich es in die Gemeinde sieht. You see, where God wanted him to be. Wo Gott sie haben wollte. Sometimes you are not there, but your seed is there working for you. Bist du nicht da, aber dein Samen ist da und arbeitet für dich. Praise the Lord. Halleluja. For even in Thessalonians, you said once and again unto my necessity. Not because I desire gift. Nicht, weil ich mir Geschenke wünsche. But I desire fruit that may abound to your account. Aber ich wünsche mir eure Frucht. I don't, it's not that I want anything from you. Ich will nichts von euch. Ich brauche nichts von euch. Praise the Lord. Halleluja. It's not that I need anything from you. Because God is my source. Gott ist meine Quelle. It's not that I need anything from you. Because the word of God is my provider. Gottes Wort ist meine Quelle. It's not that I need anything from you. You know, he knows the people to send to bring the victory. Er kennt die Leute, die er schicken muss, um den Sieg zu bringen. Praise the Lord. Halleluja. You know, everywhere he lives, he provides. Überall, wo er hinführt, dort versorgt er. Everywhere, anywhere he lives. Egal, wo er hinführt. He always provides. Dort versorgt er auch. Amen. Amen. That I have all and abound and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Well-pleasing to God, what you sent. What you sent. Was du gesandt hast. Is well-pleasing unto the Lord. Gefällt Gott. But my God shall supply all your need, according to his riches in glory by Christ Jesus. The prayer he prayed. Das Gebet. For those that sow into his ministry. Was er für die Gebet hat, die in seiner Gemeinde gesät haben. Amen. Amen. Now unto God and our Father be glory forever and ever. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And in Genesis 22 again. 1. Mose 22. Let us go there. Genesis 22. 1. Mose 22. I will know of verse 5 what he said. Genesis 22. 1. Mose 22. I want you to notice something here. Ich will, dass euch hier etwas bewusst wird. I want you to notice something here. Dass euch etwas hier bewusst wird. Abraham, what he did not see. Was Abraham nicht gesehen hat. You see, what Abraham did not see. Was hat Abraham nicht gesehen? Notice something here, what he did not see. Was Abraham nicht gesehen hat. What he did not consider. Was er nicht erachtet hat. What he did not... What his mind was not full of. Von seinen Gedanken nicht voll sind. You see, three things. See. Das Sehen. Consider. And mindful. Und Gedanken. You see, what you see, you consider. Das, was du siehst, das erachtest du auch. And what you consider, your was, mind is full was of. Was du erachtest, das bedenkst du auch. Praise the Lord. Hallelujah. You see, here in verse 5, it said, and Abraham said unto his young men, abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. You see, he did not see Isaac dead. Er hat Isaac nicht als tot gesehen. He never considered Isaac dead. Isaac war nie tot für ihn. His mind was not full of Isaac is dead. War nicht but it's going to die. Dass Isaac tot sein wird oder sterben wird. You see, notice these three things. See, consider, and mindful. Das Sehen, das Erachten. Because what you see, we control. Was wir sehen, wird uns kontrollieren. You see, what you see, we write things into your heart. Wer wird Dinge in unser Herz schreiben? What you believe, you see. Was wir glauben zu sehen. Oh my God. What you believe, you see. Was du glaubst zu sehen. Jesus said, "Those who have eyes, let them see." Jesus gesagt, die Augen haben sollen sehen. You see, we all have eyes to see. Alle haben Augen um zu sehen. But there is another eye. Aber es gibt noch andere. That you use to see the word of God. Gottes Wort zu sehen. You see Abraham. You see three things. Drei Dinge. See, consider, and mindful. Das Sehen, das Erachten und das Denken. What you see, you will consider. Das, was du siehst, wirst du auch erachten. Yeah, what your mind, what you consider, your mind will be full of was it. Was du erachtest, darüber wirst du nachdenken. Then let us go to Romans 4. Römer 5. Let us quickly look at this. In this things in Romans 4. Römer 4. Romans 4. From verse 18. He said, who against hope, believe in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall your seed be. And the promise. Das Versprechen. This is just the promise. Das ist das Versprechen. Hope against hope. That's trust. Hoffnung gegen Hoffnung. You see, when she comes to hope against hope, gegen Hoffnung, nothing to hope for. Wenn es nichts zum Hoffen. You see, you are now. It's not more than faith. It's now trust. Das ist mehr als Glauben. Es ist Vertrauen. Praise the Lord. Hallelujah. You know when there is something to hope for, you have seen faith. Gibt, worauf man noch hoffen people kann. People can still be in faith when there is something. Im Glauben sein, wenn es noch etwas gibt, woran man sich festhalten kann. But when there is no longer, there is nothing again to hope for. Aber wenn es ein hoffnungsloser Fall ist, everything gone. Wenn alles weg ist, nothing to hope for. Nichts mehr, worauf man hoffen kann. That is now trust. Dann bleibt nur noch das Vertrauen. Abraham was not having anything to hope for. Abraham hatte nichts, worauf er hoffen so many times we still have things to oft hope haben for. Wir noch Dinge, worauf wir if hoffen. If they don't work here, wenn we go to the other side. Gehen wir woanders hin. If we did not work, if this wenn is if it's not in this account, it's in the other wenn account. Wenn es nicht in dem Konto ist, ist es im anderen if Konto. If it's not with that, I don't have this, I have this. Wenn ich nicht das habe, bekomme ich einfach das oder nicht mehr das. I've been not weak in faith. Notice something, he said weak. Schwach. You see, he was strong in faith. Er war stark im he Glauben. Refused to be weak in er hat sich geweigert, schwach im Glauben zu sein. He refused to be weak in er faith. Hat sich geweigert, schwach im Glauben he consider, zu sein. You see, the consider. This word, consider. He sees not. He considered not. His mind was not full of his own body. Dead. Von seinem Körper, der tot ist, der alt ist. Halleluja. No, no, he sees not. Er hat es nicht he gesehen. Did not see his body dead. Er hat seinen Körper he nicht he did not consider his body dead. His mind was not full of his body dead. Seine Gedanken waren nicht voll davon, dass sein Körper tot ist. Not his own body, now dead. He's no longer moving. Nothing is moving. Nichts funktioniert. I mean, nothing. Today, if nothing is moving, then we just say, Also nichts mehr funktioniert, dann... Nothing is moving, everything dead. Wenn alles tot ist. He never sees his body dead. Aber er hat seinen Körper nicht als tot just gesehen. Like he never sees Isaac dead. Genauso wie Isaac nicht no tot wonder gesehen. He's called the father of faith. Kein Wunder, dass er der Vater des Glaubens ist. Halleluja. You see, he never sees, you know, he never go there. Er ist nicht dahin gegangen. Never to go there. Lerne du auch nicht dahin zu gehen. We have to learn it. Wir sollten es lernen. When he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. You know, today our womb is still working. Heute unser Mutterleib funktioniert noch. Aber we are aber in the world. You see, here he said the deadness of Sarah's womb. Der erstorbene Mutterleib, der he did not see Sarah's womb dead. Er hat Sarahs Mutterleib nicht als tot. He did not consider Sarah's womb dead. Er hat Sarahs Mutterleib nicht als tot gesehen. His mind was not Sarah's womb is dead. He was not full of Sarah's womb is dead. Der Schoß, der Mutterleib von Sarah tot ist. If he considered, hätte er das this, erachtet, if he considered it, hätte er das erachtet, he will not get the result. Hätte er das Ergebnis nicht bekommen. If he sees it, aber wenn er das gesehen hätte, he will not see the result of hätte er nicht das Ergebnis von. If his mind was full of death, wären seine Gedanken voll von Tod gewesen. Not in his walking again. Nichts funktioniert. He will not get the result of the Lord. Wird er auch nicht die Ergebnisse von. So also you are made today. Dir und mir. What do we see? Was sehen wir? Do we see the word sehen of God? Wir Gottes Wort? Or we see that problem? Sehen wir das Problem? That is going to kill us. Was uns töten wird. It's going to consume was uns. It's going to destroy us. Verschlingen wird. Amen. Amen. What do you see today? Was sehen wir heute? Do you see that problem defeating you? Sehen wir das Problem, das uns besiegt? Why don't you be like Abraham? So sind wir nicht wie Abraham. That never see the other side. Der nicht auf die andere Seite geschaut hat. That the word of God alone. Nur auf Gottes Wort geschaut hat. Jesus alone. Nur auf Jesus allein. Verse 20. He staggered not at the promise of God through unbelief. Er zweifelte nicht an der Verheißung durch Unglauben. He staggered not at the promise of God through unbelief. Er zweifelte nicht an der Verheißung durch Unglauben. Why? Because he never see. He refused to see what this world will see. Er hat sich geweigert, das zu sehen, was diese Welt sieht. He refused to consider what people er consider geweigert, today. Das zu erachten, was Menschen erachten. His mind refused to be full of what the world people's mind will be full of today. Er hat sich geweigert, das zuzulassen. And because of that, you see, deswegen. He was able never to stagger in his promise of God. Weil er Lage, through unbelief. Unerschütterlich zu bleiben. You see, because what you see, we give, das, was du siehst, we give you faith or unbelief. Mit dir Glauben oder Unglauben schützt. You see, through what you see, you will have faith durch or das, unbelief. Was du siehst, wirst du Glauben oder Unglauben. If you see the word of God alone, wenn du Gottes Wort allein siehst, you see, it's always faith. Dann ist immer Glauben. But if you see the problem, wenn du das Problem siehst, it's always death, es ist immer unbelief. Tod, Unglauben. There's doubt. Zweifel. But was strong in faith, giving glory to God. Amen. Amen. And being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. That if God promised, he wenn never Gott failed. Versprochen hat, dann versagt er auch nicht. You see, if the word of God promised, wenn Gottes Wort, so shall your seed be. So soll dein Same sein. You know, he promised you. We have a lot of promises today. Wir haben viele Versprechen. You see, don't just promises. Meditate in them both night and day and night. Don't allow them to depart from you. Lass nicht zu, dass sie von deinem Gedanken weichen, dass du sie vergisst. And you will not be moved by anything outside. Und dann wird dich auch nichts da draußen bewegen. He says, be fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. That is the trust. Das ist dieses Vertrauen. He was able also to perform. Er war in der Lage zu handeln. What he promised, he was able to perform, no matter what I see. Was auch immer er versprochen hat, tut er, egal was ich sehe oder nicht sehe. You see, no matter what is outside. Ja, was da draußen. No matter what my body is telling me. Mein Körper mir sagt. My body might be telling me death. Mein Körper sagt mir vielleicht tot. He might be telling me nothing is working. Sag mir, dass nichts funktioniert. But the word of God is bigger than my body. Ist größer als mein Körper. Praise the Lord. Halleluja. You see, if you're not the natural man, might be telling you is death. Der natürliche Verstand sagt, es ist tot. But you refuse to go to that natural. Zu diesem natürlichen Menschen zu you go to the spirit. Du gehst in den Geist. The spirit world where you belong to. Dahin, wo du hingehörst. I see that you see. I've been fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. Er war völlig überzeugt davon, dass das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. That is trust. Und das ist Vertrauen. You see, trust in the word of God. Gottes Wort vertrauen. Trust in the truth. Der Wahrheit vertrauen. That is the truth that free me. Das ist die Wahrheit, die mich frei. And therefore it was imputed to him for righteousness. Our righteousness is not doing good. Feeding the poor. Unsere Gerechtigkeit ist nicht Gutes tun oder die oder arme Leute. Adopting children. zu helfen oder Kinder zu erziehen. Allow them to come into my home. That's not righteousness. In mein Haus aufzunehmen, das ist nicht Gerechtigkeit. He said, and therefore it was in Abraham believed the word. Abraham hat an Gottes Wort geglaubt. He trusted the Lord. Er hat dem Herrn vertraut. You see, he trusted the Lord. That was his. It was counted unto, imputed unto him for righteousness. And now, verse 23. Now it was not written for his sake alone that it was imputed of him, but for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead, and who was delivered for our offenses, and was raised again for our justification. Praise the Lord. Hallelujah. If we believe his gospel, wir an sein Evangelium glauben. You see, the gospel of Christ. Das Evangelium von Christus. And not the gospel of Moses. Und nicht das Evangelium von Moses. Not the gospel of Mary. Nicht das Evangelium von Maria. Not the gospel of Paul. Oder vom Papst. You see, not the gospel of whatever is outside there. Churches. The churches. The churches have their own gospel. Gemeinden haben ihr eigenes Evangelium. But the gospel of Christ. Aber wir sprechen vom wahrhaftigen Evangelium von Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. Trusting God is our righteousness. Gott zu vertrauen ist unsere Gerechtigkeit. Trusting is written word Deinem is our righteousness. Geschriebenem Wort zu vertrauen ist unsere Gerechtigkeit. You see, in Hebrews 11:15. It also talked about our mind. Geht es um unsere Gedanken? That our mind should not be full unsere of Gedanken whatever your mind is full of. Soll nicht voll von den Dingen sein. You see, your mind is going to be full of something. Deine Gedanken werden voll von etwas sein. Your mind is going to be full of Deine something. Gedanken werden von Things are going to be in your mind. Dinge werden in deinen Gedanken you sein. See, here Abraham did not allow his mind to be full. Of the past. Aber hat nicht zugelassen, dass seine Gedanken voll von der Vergangenheit. He did not allow his mind to be full of doubt. Dass seine Gedanken of voll von Zweifel, von Unglauben sind. Of the past. Von der Vergangenheit. Of friends, of celebration. You see, everything he missed in the past. All dem, was er you see, everything is still going to miss in the future. Was er noch in der Those old friends that you have, you know, they're not in friend. They celebrate party, they never invite you. Sie veranstalten Events und Partys und sie laden dich nicht ein. They marry, they never even invite you. Und sie laden dich nicht ein. Du and you see, your mind is, you are bitter. You are, du bist bitter und traurig. Don't allow your mind to be full of those things. Dass deine Gedanken voll davon sind. That they did not invite you dass is a victory for you. Dass sie dich eingeladen haben, ist ein Sieg für dich. It's a sign that you will lose yourself. You can see that you are different from dass them. Du anders bist als sie. Praise the Lord. Halleluja. That is because you choose Jesus. Weil if you join them, they will invite you. Denn wenn du dich für sie entscheidest, dann werden sie dich einladen. It's a test. It's something to for you to it's a proof that you are no longer part of them. Du weißt, du bist Teil von ihnen. You see that they did not invite you to their wedding. They did not invite you to their marriage. Or whatever they are celebrating. You see, you are sad. Instead of why are you sad? Wieso bist du traurig? You are to rejoice in persecution. It's part of your. It's part of the persecution. Es ist Teil der Verfolgung. You see that they did not invite you. Dass sie dich nicht eingeladen. It's a sign that it's a proof to you that you are no longer part of them. Ein Beweis, dass du nicht mehr Teil von because you are now in the kingdom of weil du jetzt im Königreich Gottes you do not belong to another kingdom. Du gehörst nicht zu einem anderen König. And that alone should give you joy. Wird dir Freude geben. You know when Jesus sent the 70. Als Jesus die 70 gesandt hat. You know they were happy because Satan obeyed them. Sie waren glücklich, weil der Teufel ihnen gehorcht hat. You see, demons obeyed them. Weil Dämonen ihnen gehorcht haben. But what did Jesus say unto Jesus them? Was hat Jesus gesagt? He said, rejoice because your name is written. Ihr sollt euch your names are written in heaven. Dass eure Namen im Himmel so also, you see, you rejoice even when they don't invite you for anything. Dich, auch wenn man dich rejoice! Why should you rejoice? Because you are different from them. Du bist anders als you are alive, you are dead. Du bist lebendig und sie sind tot. You, because you choose Jesus, they choose für death. Entschieden hast, aber sie haben they nicht choose Satan. Sie haben nicht für den Tod you refuse to choose the world. Du weigerst dich. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Du weigerst dich für diese Welt, dich zu entscheiden. Don't allow anything to bother you. Lass nicht zu, dass etwas dir Sorgen bereitet. What is your mind full of? Wovon sind deine Gedanken voll? In Hebrew 12. Let us go to Hebrew 12. Hebräer 12. Hebrew 12. Hebräer 12. Wherefore, Seeing we also are compassed about with so great a cloud of witness. From verse 1. Let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. You see, he said, let us lay aside. Lay aside the old friends. Ablegen, lass uns die alten Freunde ablegen. You see, lay aside those that will take you back. Die, die dich zurückziehen werden. Those that will take you back into this world. Die dich zurück in diese Welt ziehen werden. Die dich zurück in das System dieser Welt ziehen werden. Those that will make you, you see, to fall. Die dich zum Fall bringen werden. You see, so lay aside every way. Leg alles ab. And the sin which doth easily beset us. Und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Allow them to go. Lass zu, dass es geht. And let us run with patience. The race that is set before us. Und lasst uns mit Ausdauer laufen im Kampf, der vor uns liegt. Praise the Lord. Halleluja. It is a race. Es ist ein Rennen. That is set before us. Was vor uns liegt. We are to continue to be running. Wir sollten weiterhin rennen. Don't allow anything to distract your attention. Lass nicht zu, dass etwas dich ablenkt. That race that is set before you. Dieses Rennen, was like Jesus talks about in Matthew 13. Hat, Matthäus 13. He said he sold everything and hold it. Er hat alles verkauft. Um, bekommen. He said you don't hide it so that that nothing can take it away from you. Du versteckst, damit niemand es dir wegnehmen kann. Because you value it. Denn du schätzt es wert. Value this race. Schätze dieses Rennen wert. You see, the race that is set before you. Das Rennen, was vor dir liegt. You see, value it. Schätze. Praise the Lord. Halleluja. And looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. He is our goal. Er ist unser Ziel. He said, looking unto Jesus and not looking at the problem. Wir schauen auf Jesus, nicht auf die Probleme. You see, looking unto Jesus. Wir schauen auf Jesus. I'm not looking at those that refuse to listen to God. Und nicht auf die, die sich weigern, Gott zuzuhören. You know, there are a lot that refuse to listen to God. Viele, die sich weigern. Those that are offended. Die verärgert sind. Those that are provoked for one thing or the other. Wegen irgendeiner Sache. You see, those that want to follow flesh. Die dem Fleisch nachgehen. That are carrying the lies of Satan everywhere. Die mit den Lügen des Satans. That allow Satan to now wandeln. Go through them. Und zulassen, dass der Teufel durch sie to bring down, wirkt. To want to bring down the house of God. Um Gottes Haus hinunterzureißen. Looking unto Jesus. He said, you choose to look unto Wir müssen uns entscheiden, auf Jesus zu schauen. The author and the finisher of our faith. Den Anfang und Vollender unseres Glaubens. You see, my friend that invited me to the church. Eine Freundin, die mich zur Gemeinde eingeladen hat. She or she might not be going to the church any longer. Sie geht nicht mehr zur Gemeinde. But I still go there. Aber ich gehe dennoch. Why? Hin. Wieso? Because I know that the truth is there. Ich weiß, die Wahrheit ist da. You see, my friend that invited me to the church did not die for me. Eine Freundin, die mich eingeladen hat, da. I thank God that he invited me to the church. Ist nicht für mich gestorben. Ich bin dankbar, dass sie mich zur Gemeinde eingeladen hat. Yeah, she brought me there to know the truth. Damit ich die Wahrheit erkenne. And now I have known the truth. Jetzt kenne ich die Wahrheit. And I value the truth. Und ich schätze die Wahrheit. I will not allow anything to steal the truth away from me. Ich will nicht zulassen, dass etwas mir die Wahrheit wegnimmt. And I will even this so-called friend. Diese sogenannte Freundin. I will not, if he or she is falling, I will not fall with Wenn her. Wenn sie fällt, okay. Werde ich nicht mit ihr fallen. Praise the Lord. Halleluja. You know, people want one person fall. Some will just fall along. So oft ist so, dass wenn eine Person fällt, fallen so viele Leute. You see, I will not fall with anybody. Ich werde mit niemandem fallen. Because the Lord is not going to ask me about them. Denn der Herr wird mich nicht über sie fragen. It's between him and es geht me. Um ihn und mich. Let us go to Matthew 13. Matthäus 13. We are coming back to Hebrew 12. Matthew 13. Matthäus 13. Praise the Lord. Halleluja. From verse 43. Matthäus 13, 43. He said, then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their father. Who hath ears to hear, let them hear. Du hörst Gottes Wort mit anderen Ohren. With the natural ear, you cannot hear mit den natürlichen Ohren kannst du Gottes Wort nicht hören. A lot here with the natural ear. Mit natürlichen Ohren. And that is why before you know it, they are out of here. Bevor man es weiß, sind sie wieder draußen. They have been defeated. Sie wurden besiegt. They failed. Sie haben versagt. You see, and in verse 43. Again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in a field, the which when a man had found, he hid it, and for joy thereof goeth and selleth all that he had, and buyeth that field. Somebody might introduce you to that field. Jemand kann dir dieses Feld vorstellen. You see, don't, come to this street. Come to this house of God. And come and see. Gemeinde und schaust dir. But you have to remember that the first is not the last. Erinnern, dass das erste das letzte. You see, the first can be the last and the last can be the first. Die letzten und die letzten können die erste. You see that he introduced you there. Dass diese Person dich eingeladen. Should not be the reason why you are there. Grund, weshalb du da bist. Allow the reason why you are there in that house of God be Christ alone. Dass du das Christus allein der Grund ist, weshalb du in dieser Gemeinde. Because it's a matter of time before anybody can fall. Es ist eine Frage, deshalb ist irgendjemand falsch. Praise the Lord. Halleluja. Because some can start with Jesus. Denn einige können mit Jesus anfangen. So many cannot follow with Jesus. Jesus nicht nachgehen. And so many cannot end with Jesus. Mit Jesus nicht zu Ende bringen. Praise the Lord. Halleluja. So you don't follow those. You don't follow them because they introduce you. Sie folgen ihnen nicht, weil sie dich dahin einladen. You see, it's because here he said, again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in a field. You see that field? You see, how did you find that field? Wie hast du dieses Feld gefunden? You see, somebody might introduce you to that field. Come and see one field. Schau dir dieses Feld an. And as you get there, you see something wonderful. Und du bist da und du siehst etwas Wunderschönes. Praise the Lord. Halleluja. The wish when a man had found. You see yourself finding it now. Sehe dich daran, dass du Gottes Wort findest. He hid it, you hide it. Du versteckst es. Lass nicht zu, dass etwas oder jemand selbst die Person, die dich dahin geführt hat, soll es dir nicht wegnehmen. You see, it's because Satan is going to go through anybody to take you out. He can go through that very person that brought you there. Der Teufel kann durch diese gleiche Person versuchen, dich zu bekämpfen, dich anzugreifen durch die Person, die dir eigentlich am Anfang geholfen hat, oder die dich überhaupt dahin geführt hat. And for joy thereof, go ahead and sell it all that he had. Go ahead and sell it all that he had. Er geht und verkauft alles, was and er hat, um dieses Feld zu haben. I must have the field. Ich muss das Feld haben. I must be in God's. Ich muss. With, I will not forsake God's children's ich werde assembly. The assembly of God's children. Nicht verpassen. I will not forsake the Bible story. Die Bibel schon nicht verpassen. Verse 45. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking godly pearls. Wiederum gleich das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Who when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und verkaufte. You know, sometimes when we find truth in the kingdom of God, wenn wir Wahrheit finden im Königreich, when we find truth, wenn wir Wahrheit finden, we sell everything to have it. Verkaufen wir alles, um es zu haben. Like the decision Jenny took. Wie die Entscheidung, die Amina hat. Myself here. You see, I sell everything to have it. Praise the Lord. You see that I'm here today. I sell everything to have it. The decision that Mercy here. Oder auch die Entscheidung, die meine Tochter, meine Kinder treffen. Ah, praise the Lord. Halleluja. Verse 46. Who, when he had found the one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Do you know how many things you sold? Weißt du, viele Dinge, die du verkauft that's hast? That you are able to come here today. Bist du in der Lage, you know how many things that have left Dinge, you since you have been following Christ. There are a lot of things. Viele Dinge, like death. Wie der Tod, like destruction. Zerstörung, like all the lies of Lügen, Satan and the Satan. There are a lot of friends that have left you. Viele that Freunde you have left also. Die dich praise the Lord. Halleluja. And you sold out to buy it. Du hast alles verkauft, um es zu haben. All can go, but the word of God should remain. Aber Gottes Wort soll bleiben. You see, all can go, but the word of God can remain. Again, the kingdom of heaven is like unto a net that was cast into the sea and gathered of every kind. A lot of churches everywhere today. Viele Kirchen gibt es überall. You see, the living church today. Die lebendige Kirche. How Satan is fighting it. Wie der Teufel diese Gemeinde and here, abgreift. The Lord is telling us that. Der Herr sagt uns hier. That we are to select. Wir sollen know where to go to. Aussortieren, wissen, wo wir hingehen sollen. You see, you know where to go to. Wohin wir, wo there are a lot of churches sollen. Everywhere. Here he's talking about Gemeinden. Churches. Es geht um Gemeinden hier. He said, which when it was full, they drew to shore and sat down and gathered the good into vessels, but cast the bad away. So shall it be at the end of the world. The angels shall come forth and sever the wicked from among the just. You see, so also you as God's children. Genauso du als there are a lot of churches today. Es gibt viele Gemeinden. Choose the living church. Entscheide dich für die lebendige Gemeinde. You see, don't choose just because entscheide dich für eine Gemeinde, weil sie so schön aussieht. You see, God is so big. Weil sie so groß. Many people are there. Ja, viele Leute. God is a call. The world is a call. Weil ich dort aufgewachsen bin. You see, choose the word because it's the truth. Entscheide dich für das Wort, weil es die Wahrheit ist. You see, Jesus did not say a encouraging word will free you. Jesus hat nicht gesagt, dass motivierende Worte dich befreien. He said the truth shall make you free. Sondern die Wahrheit wird dich frei machen. Praise the Lord. Amen. So back to Hebrews 12. Hebräer 12. From verse 3. He said, for consider him that endures such contradiction of sin, of sinners against himself, lest you be weary and faint in your mind. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. There are things we are to consider. Es gibt Dinge, die wir erachten sollen. And there are things we are not to consider. Es gibt Dinge, die wir vergessen sollen. You see, we are not to, you know, Abraham did not consider his body. Abraham hat seinen Körper nicht erachtet. Aber Sarah's hat body. Nicht als Frucht gesehen. You see? Hat ihr Unterleib nicht gesehen als Frucht. He's telling us what we are to consider. Hier steht, was wir sehen sollen. For consider him that endures such contradiction. Achtet doch auf of ihn. Sinner against himself. Lest you be weary and faint in your mind. If you don't consider Jesus. Wenn du nicht auf Jesus achtest, if you don't see Jesus, wenn du Jesus nicht siehst, if you don't allow Jesus to be full in your mind, dass Jesus in deinen Gedanken, you will faint in wirst your du mind. Müde werden. You wirst see, you have to consider Jesus. Du musst Jesus, praise the Lord. Jesus achten. Halleluja. You see, consider Jesus. Achte Jesus. You see Jesus, Jesus alone. Allow Jesus to weißt be full in your mind. Dein Denken einnimmt. Lest you be weary and faint in your mind. You will give up. Damit ihr nicht aufgibt. It's a matter of time you will give up. Frage der Zeit, if you do not consider Jesus, sehe, I'm talking to myself also. Ich hier auch zu if I do not see Jesus, Jesus alone, sehe, what I see around das, me, ich if I see the lies of Satan, Lügen des Satan sehe, I will be weary and I will give up. Und werde aufgeben. Praise the Lord. Hallelujah. Because I will not see denn what ich is werde around nicht das sehen, was I will see Jesus ich werde Jesus alone. Sehen. Und ihn allein. Verse 4. Ye have not ye resist unto blood, striving against sin, and you have forgotten the exhortation we speak it unto you, as unto children. My son, despise not the correction of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, he corrected and scourgeth every son whom he receiveth. If you endure correction, God dealeth with you as with sons. For what sons is he whom the father correcteth not? Praise the Lord. Hallelujah. The word of God is to correct Gottes us. Wort wird uns belehren. And we are not to be offended if the word of God corrects us. Gottes Wort uns belehrt. But if you be without correction, whereof all are partakers, then are you bastards and not sons. A lot want to be bastards. Viele Leute wollen uneheliche Kinder sein. You see, they want to be bastards. Sie wollen uneheliche they don't want Kinder sein. The word of God to correct them sie wollen nicht, dass Gottes Wort sie belehrt. I want the word of God to aber be ich my will, correction. Dass Gottes Wort meine I don't want ist. Myself falling into a problem, then I now take correction through them. Ich will nicht aus Problemen lernen. You see, I want the word of God to be ich will, dass my Gottes correction. Wort meine Belehrung ist. That is what the Bible, the Old Testament, the New Testament is all about. Warum for geht es in der Bibel? You see, that we are to take correction dass from the word. Von Gottes Wort. The word is to direct das our Wort life. Sollte unser sollte unser Leben leiten. It is not you wait until the problem is there before you now act. Du sollst nicht erst warten, bis du von Problemen before you now act on the word ins Gesicht of God. Geschlagen wirst, bevor you see, du you act on the word of God, the word of God prevents those problems. Denn Gottes Wort wird dich vor diesen Problemen bewahren. The problem will not even come. Talk less of you. Do not have the problem. You are now fighting how to let the problem go. Ich schweige denn, dass versuchst, aus diesem Problem wieder rauszukommen. Then furthermore, verse 9. No. We have had father of our flesh, which rejected us, and we have them reverenced. Shall we not much rather be in subjection unto the father of our of spirit and live? For they verily for a few days corrected us after their own pleasure. The natural appearance. You see, they correct us for their own benefit. Für ihren eigenen Vorteil. You see, for their own benefit. Parents correct children for their own benefit. That's what he's saying here. Eltern züchtigen ihre Kinder für ihren eigenen Vorteil. For a few days. Corrected us after their own pleasure. See, for their own benefit. Für ihren eigenen Gefallen. People, friends, you see, even pastor, they correct you for their own benefit. Sie verbessern dich und es ist für sie ist das nicht für dich. You see, they look for what will benefit them. Sie suchen nach etwas, and was they don't go through it. Kommt, und das machen sie. You see, once you something come, wenn etwas kommt, you see, they see what is going to benefit them. Sie gucken auf was wird wo werde ich mehr profitieren? Yeah, then don't go through it. If it is true or not. If God is against it or not, they don't even care. Ist ihnen egal. You see, but it's not like Paul. Aber Paulus in 1 Corinthians, let us go to 1 Corinthians. Go to 1 Corinthians 10. 1. Korinther 10. 1 Corinthians 10. Verse 33. 1. Korinther 10, 33. Look at what Paul said here. Guck dich an, was Paul even as I please all men in all things, not seeking my own profit, but the profit of many, that they may be saved. Do you see that? Siehst du das? You see, Paul said, I seek not my own profit. Paul sagt, ich suche nicht nach meinem eigenen. If I seek my profit in this ministry, wenn es mir mein eigenes here will be full of. Dann werden hier überall Leute. You see, here Paul said, I seek not my own profit. Aber hier geht es nicht um meinen Profit. That's yours, your profit. Das, was euch zugute you kommt. You see, if I follow what you want. Wenn ich das tue, was ihr wollt. It profit me, but not you. Bringt es mir etwas, aber nicht euch. But yes, I see that I'm punishing you. Vielleicht scheint es so, als ob ich euch bestrafe. You see, my benefit might be better for you in the natural. You see? Vielleicht ist im Natürlichen mein Vorteil gut für euch. You see that I'm going to benefit it. You see that your temporary solution as you benefiting it also. Oder als eine vorübergehende Lösung, die dir auch zugute kommt. You see it as you're benefiting it also. Du glaubst auch, but I'm not after temporary. Aber mir geht es nicht um kurzweilige Lösungen. You see, I'm not after a miracle. Mir geht's nicht um I am after blessing. Mir geht's um den Segen. Praise the Lord. Hallelujah. That you are so blessed that you never go and borrow any money dass to buy so a new bist, car. A new house, you see. Dir nicht Geld leihen musst, um Dinge zu kaufen. Praise the Lord. Hallelujah. My benefit, you see, might be better for you in the natural. You see, you might see it even, it's good, but that is what I want. You might see that that is what you want, because it can solve your it can solve your problem temporarily right now. Probleme jetzt auf die Schnelle lösen kann. You see, give you what you need right now. Das, was du jetzt you willst. Might even want it to have the temporary, but I know it is so wrong. Aber ich weiß, es ist falsch. My prayer is the greatest for you. Mein Gebet ist für euch, dass ihr das the Beste best from the Lord das Beste for you. Vom Herrn für euch will it might not benefit me. Vielleicht wird es mir nicht zugute kommen. You see, it might not benefit vielleicht me. Mir nicht but I do all. I do all things through Christ. Aber ich tue alles durch Christus. My focus is in Christ. Mein Fokus liegt auf you Christus. See, the author and the finisher of our faith. Er ist der Anfang und Vollender unseres Glaubens. You see, my focus is not on my benefit. Mein Fokus liegt nicht auf meinem Nutzen. It's all about Christ. Sondern es geht um Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. On Hebrew 10, verse 24. Hebräer 10, 24. And let us consider one another to provoke unto love and to good works. Consider one another, you see, to provoke unto love and to good works. That's what he wants us to consider. Und was will er, dass wir das bedenken? He said, let us consider one another. Lass uns einander erachten. You see, your brothers and sisters that are falling, consider them. Die fallen, denk über sie nach. You see, consider them. Denk über sie you nach. See, and then, you see, and look for a way to bring them back du into the kingdom of God. Sie zurück in das Königreich. Don't just ignore them like that. Ignoriere sie nicht. You see, let them, help them to come back. Hilf ihnen zurückzukommen. Now, that's what Paul said. He said, because, you know, that's what Paulus sagt. If we are, it's not we joining them. Wir sollen sie nicht but we bring them back into the kingdom of God. In das Königreich Gottes. You see, I'm not just ignoring them. Ignorieren sie nicht. You see, and let us consider one another to provoke unto love. Consider them, your brothers and sisters. That you can see that Satan is taking them away. Von denen, bei denen du siehst, wie der Teufel die nach und nach wegnimmt. You know, you will not allow Satan to win. Du wirst nicht zulassen, dass er Satan gewinnt. By going to doctor, brothers and sisters, and say, why don't you? What is the problem? Was ist das Problem? Why don't you allow the Lord to lead? Du wirst nicht zu, dass der Herr leitet. Do you think you can fight this war? Meinst du, du kannst diesen Krieg gewinnen? Do you think you can win? You see, it's not you are not talking about today. You are talking about every day in your life. Es geht nicht um den heutigen Tag, sondern um den Rest deines Lebens. Today you can be happy. Heute bist du glücklich. But what about tomorrow? Now you see, there are days, you see. Why don't you choose Jesus? Wieso entscheidest du dich für Jesus? You see, why do you allow anything to provoke you? Du lässt zu, dass irgendwas to bring you down to the level so low that you are almost out. Und dich zu einem so niedrigen you see, he said, let us consider one another. Runterzieht. Please. Consider one erachtet another. This dann. Is what you want us to das, do. Das, was wir tun that we're all the children of God. That we it's not compromising with them, but bringing them into the kingdom. Wir sollen keinen of Kompromiss God. Mit ihnen eingehen, so, preaching the truth to them. Die Wahrheit zu ihnen predigen, denn das sind wir ihnen schuldig. Faith moves you and not God. Der Glaube bewegt dich und nicht Gott. Trusting God. Gott zu vertrauen. Das bewegt Gott. You see, faith moves you. Der Glaube bewegt dich. It never moves God. Es bewegt nicht Gott. But trusting God. Aber Gott zu vertrauen. Move God. Bewegt Gott. Faith is I have it. Glaube heißt, ich habe es schon. Trusting God Gott is vertrauen. If I have it or not. Ob ich es habe oder nicht. Glory habe. To God. Gott sei verherrlicht. I don't know if you understand me. Praise the Lord. Hallelujah. You see, faith is I have it. Glaube ich habe es. But trusting God is I, if I have it or not. Glory be to God. Gott sei verherrlicht. Because Psalm 84. Let us go to Psalm 84. Psalm 84. Let us quickly go to Psalm 84, verse 11. Psalm 84, 11. You know what is going on. good for me. Und er weiß, was gut ist für mich. You know, I don't even know what is good for ich weiß nicht, was gut ist für mich. Ohne ihn. I don't know what is good for ich me. Weiß nicht, was für mich gut ist ohne ihn. You know, I might be asking for bread. I don't even know that is vielleicht bitte ich um Brot, aber ich merke gar nicht, wie ich eigentlich in Wirklichkeit um eine Schlange bitte. Psalm 84. Psalm 84. Vers 11. 11. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from them that walk uprightly. The day that our focus is in the Lord. Bei denen dessen Fokus auf dem Herrn liegt. If it's all about Jesus for you, wenn es dir nur um Jesus geht, he never withhold any good thing. Dann wird er dir nichts Gutes vorenthalten. He said, no good thing will he withhold from them that walk uprightly. You see, to walk uprightly is to see Jesus alone. Rechtschaffen zu wandeln heißt Jesus allein zu sehen. He knows what is good for me. Er weiß, was gut ist für mich. Like Luke 11. Luke 11. Let us go to Luke 11. Lukas 11. Luke 11 talks about the good that the Lord have for me. In Lukas 11 steht das Gute, was Gott für mich hat. Because I don't even know what is good for me. Ich weiß nicht schon, was gut ist für mich. Praise the Lord. Luke 11. From now. From now. Lukas 11, Vers 9. From now. Vers 9. And I say unto you, ask, and it shall be given you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be opened unto you. For everyone that asketh, receiveth. And he that seeketh, findeth. And to him that knocketh, it shall be opened. Amen. Amen. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Und jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Ask for his desire for you. Bitte um seinen Willen für dich. You see, seek for his desire for you. Suche nach seinen Wünschen für dich. You see, he said, ask, knock. You see, knock for his desire for you. Klopfe nach seinen Wünschen für dich. You see, ask for his desire. Bitte um seine Wünsche für dich. Seek for his desire. Suche nach seinen Wünschen. You don't even know what is good for you. Du weißt gar nicht, was gut ist für dich. You know, something might be beautiful manchmal outside. Ist es von außen. But what about the inside? Schön außer, was the man might laugh with you just outside. You see? Ein Mann ist vielleicht freundlich zu dir und lustig und bringt dich zum Lachen. Eine Frau ist wunderschön. This is so nett. Und auch so freundlich und so hilfsbereit. But the inside, aber das Innere. He can be a serpent on the inside. Im Inneren kann er wie eine Schlange sein. For everyone that asketh, receive it. And he that seeketh, find it. And to him that knocketh, it shall be opened. If a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? Or if he asks a fish, will he for a fish give him a serpent? Amen. Amen. Ask for his desire. For seek for his desire. You see, all this for his desire. Then in verse 11, I might see the desire as bread. That's verse 11. If a son shall ask bread of the Father. You know, my desire, I might see it as bread. Meine Wünsche sehen für mich aus wie Brot, wie weiches Brot. You see, it's like bread. Wie will he give, will the Father give him a stone? Because inside the bread is a stone. The cover might be a bread. Denn von außen ist es vielleicht Brot. The cover might be a bread, but von außen ist es Brot, aber von innen ist es ein Stein. And also the fish, you see. The cover might be a fish. You see, auch, it's a fish. Wie ein Fisch. But the inside, a serpent. Von außen ist es ein Fisch und von innen ist es eine Schlange. I might see the desire, my desire as bread. But the Father knows it is not bread, but a stone. Ich sehe meinen Wunsch vielleicht als Brot an, aber der Herr weiß, dass es ein Stein ist. And also as fish or egg. Oder ich glaube, es ist ein Fisch. But it might be the father can see that it's not fish. Der Vater sieht, dass es eine Schlange ist, die mich töten wird. In Vers 12. Or if he shall ask an egg, you see. And then in verse 13. 13. If you then, being evil, know how to give good gift unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him? Have relationship with the Holy Spirit. Hab Beziehung mit dem Heiligen Geist. Have relationship with the Holy Spirit always. Hab immer Beziehung mit dem Heiligen Geist. He helps us to choose him. Es hilft uns, sich für ihn zu entscheiden, sich ständig für den Herrn zu entscheiden. We choose the Lord, sich ständig für den Herrn entscheiden. Abraham was able to obey God. Abraham war in der Lage, Gott because he trusted in God. Weil er Gott vertraut hat. Anytime you trust God, wenn wir Gott vertrauen, God move. Bewegt sich Gott. You know, praise the Lord. Halleluja. He moved anytime er bewegt you trust sich, him. Wenn du ihm vertraust. And in Psalm 84, let us quickly go there. We still have some. Psalm 84. Psalm 84. Psalm 84. Anytime you choose God, he wenn moves. Gott entscheiden, dann he moves. You see the victory in your spirit moving toward the physical world. Der Sieg in deinem Geist bewegt sich. Anytime you choose God, wenn ich für Gott entscheide. Psalm 84, verse 12. Psalm 84, 12. He said, O Lord of hosts, blessed is the man that trusted in thee. You see, blessed is the man that trusted. Indeed. In der deutschen Version ist es 13. O Herr, der Herrscher, wohl dem Menschen, der auf dich vertraut. Which means in another word, cursed is the man that trusted not das heißt, in the Lord. Verflucht ist der Mensch, der nicht auf dich vertraut. In another word, cursed is the man that trusted not in das the heißt, Lord. Verflucht ist der Mensch, der nicht auf dich vertraut. How to be blessed? Wie wir gesegnet sind. Is trusting the Lord. Ist dem Herrn zu vertrauen. You see, how to be blessed. He said, blessed is the man. You see, that is, it means how to be blessed. Wie wir gesegnet sind. It's when you trust the Lord. Gott vertrauen. How to bring the victory from the spiritual world to the physical world. Den Sieg vom Geistlichen ins Physische bringen. He starts to grow above faith. Es muss über den Glauben hinausgehen. He must come to the realm of trust. Es muss im Vertrauen sein. No matter what, I trust God. Egal was, ich vertraue dem you Herrn. You see, and that is how to rest also. Und so ruhen wir uns aus. If not, there is no rest. Sonst wird es keine Ruhe geben. You see, no rest in faith. Es wird keine you know where you are with faith. I must have it, I must have it. Weil wir im Glauben sind, ich muss es haben, ich muss es haben. It please God, it please God. Das gefällt Gott. Please God. Der Glaube gefällt Gott. You see, faith that is above, that is not just faith. That is greater than the natural faith. Aber es geht um den Glauben, der über den natürlichen Glauben hinausgeht. That now grow to now become trust. Der im Vertrauen sich wiederfindet. You see, now get bigger, expand. You see, it's, dass ich ausdehne. It's now so grown and it's now trust. Der dann Vertrauen ist. Festes Vertrauen. God is my source. Gott ist meine Quelle. And not man. Und nicht der Mensch. Let us go to Genesis 14. 1. Mose 14. Anytime you trust God. Wenn wir Gott vertrauen. Let us quickly see some few things here. Erste how Mose God moved in Abraham's life. Schau uns an, wie Gott sich bewegt hat im Leben. Because he trusted in the Lord. Weil er Gott vertraut hat. He trusted in the Lord. Er hat den Herrn vertraut. Look at Genesis 14 from verse 20. 1. Mose 14, Vers 20. And blessed be the Most High God, which shall deliver your enemy into your hand. Praise the Lord. Hallelujah. Somebody speaking to Abraham. Jemand spricht zu Abraham hier. And he gave him tithes of all. And the king of Sodom said unto Abraham, give me the persons and take the goods to yourself. And Abraham said to the king of Sodom, I have lifted up my hand unto the Lord, that most high God, the possessor of heaven, heaven and earth, that I will not take from a thread even to a shoe lashes, and that I will not take anything that is yours, that is thine, lest thou shouldest say, I have made Abraham rich. You know, here Abraham chose God. He hat sich aber für Gott entschieden. He said, God's name is to be praised alone. Sagt Gottes Name. You see, I will not allow any man to share the glory Gott of verherrlicht God. Werden. Ich will nicht, dass jemand dieses Lob bekommt, was eigentlich Gott allein gebührt. You know, Abraham, you know, people we want to share the glory of God. Leute wollen sich das Lob mit Gott teilen. You see, without me, the ministry cannot ohne mich gäbe es die Gemeinde gar nicht. The ministry so much need me. Die Gemeinde braucht mich. Who are you? Aber wer bist du? Who are you? Wer bist du? You know, nobody can share the glory of God. Niemand kann dieses Lob, diese Ehre mit Gott teilen. And that's why Abraham said, you see, said, you go with your wealth. Sie sagt, Abraham, geh. I don't need your wealth, so that you will not say you make me rich. Damit du nicht am Ende sagst, dass du mich reich gemacht hast. Praise the Lord. Halleluja. Then in verse 24, save only that which you, the young men have eaten, and the portion of the men which went with me, Anna, Askel, and Mary, let them take their portion. Then chapter 15, from 1 to 7, we'll read it. After this thing, the word of the Lord came unto Abraham. You know, here, you know when you not trust God. Wenn du dein Gott vertraust. You know, Abraham didn't care about the account. Aber was war das konnte sozusagen egal. You see, he did not care about the money. What the money that they were going to give, the goods that we are going to give him was going to do for him. Das was diese ganzen Dinge, die er geschenkt bekommt, was er damit alles machen kann. You see, the money that was, the seed that was coming, he did not even care. Geld war ihm egal. He said, I don't care about it. Das ist mir egal. Ich because I don't want you to share God's glory. Ich will nicht, dass du Gottes Ehre. I want the glory to go to God alone. Die Ehre soll allein an Gott gehen. Because I know you, that you are going to share the glory. You want to share the glory of God. Du willst diese Ehre haben. Du willst sie mit Gott teilen. You see? He trusts God. Er hat Gott vertraut. And you know, he might not even have any money there. Vielleicht hat er kein Geld. He might not have anything. Hat er nicht. He might need those things vielleicht that they want to give him. Sachen sogar, die you see, he might need the money. Vielleicht braucht er das he might very well. But he's saying, my source is aber God. Sagt, meine Quelle ist Gott allein. Praise the Lord. Halleluja. You see, it's not about you giving me. He's the Lord, my provider. Ich versorg's nur. He's God, my provider. Gott ist mein Versorger. After these things, the word of the Lord came unto Abraham in a vision, saying, fear not, Abraham, I am thy shield and your and thy exceeding great reward. Because you want my glory to come to me. Denn du willst, dass die Ehre dir allein gehört. Praise the Lord. Halleluja. And Abraham said, Lord God, what will thou give me, seeing I go childless? And the steward of my house is this Eliezer of Damascus. And Abraham said, Behold to me, thou hast given no seed. And lo, one born in my house is my heir. You know, the slave that was given birth. Seine Diener, seine Mitarbeiter, seine Sklaven. Die haben Kinder bekommen. You see, but Abraham no child. Aber Abraham selbst als Herr des Hauses hatte keine Kinder. You know, when others are having it and we are not having it. Anderes haben und wir es nicht haben. You see, there is what is called maybe there's something that can kick up. Can just come up. Anger or whatever. Kann Wut oder Einfalt or jealousy. Oder Depression folgen. And behold, the word of the Lord came unto him, saying, this shall not be your heir, but he that shall come forth out of your own bone shall be your heir. There's no barrenness in the kingdom of God. Es gibt keine Unfruchtbarkeit im Königreich Gottes. When we became born again, als wir wiedergeboren wurden, gave us a new body, hat uns einen neuen Körper gegeben. A new womb. Einen neuen Mutter, a new body, einen a new neuen womb. Körper. He has told me, if I want to have baby now, I can gesagt, still have baby. Wenn ich noch Kinder haben möchte, kann ich noch welche haben. A Es geht nicht um den toten. He's not about dead body. Es geht nicht um tot zu. You know Abraham, he never considered. Abraham hat das geachtet. You know, because we are so natural. Aber wir sind natürlich. We solve things naturally. Wir lösen Dinge natürlich. You see, we see things naturally. Wir sehen Dinge natürlich. You see, don't live the natural world. Verlass die natürliche Welt. Now come to the spiritual world of God. Geistliche Welt von where he prepared for us. Die er vorbereitet. Where he said we are to live. Wo wir leben sollen. Praise the Lord. Halleluja. There is no barrenness in the kingdom of God. Es gibt keine es gibt keine Unfruchtbarkeit im Königreich Gottes. Here you see that I don't have period. Sarah was not having Sarah period. Hat auch nicht mehr no period. That is not the issue. Das ist nicht das the Problem. Issue is the word of God. Das Problem ist Gottes Wort. Our body is to obey us. Unser Körper sollte uns gehorchen. He must obey the word of God. Unser Körper muss Gottes Wort gehorchen. Praise the Lord. Halleluja. I don't know if you understand. I'm so happy. No barrenness in the kingdom of God. Keine Unfruchtbarkeit im Königreich Gottes. Then in verse 5. Fünf. And he brought him forth abroad and said, look now toward heaven and tell the stars if thou be able to number them. And he said unto him, so shall thy seed be. Oh my God. You know, oh, Daddy, thank you. And he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. You see, believe the word. Glaube an das Wort. Believe the word. Glaube an das Wort. Believe the word of God. Believe the word of God. Glaube an Gottes Wort. You know, you have to know the life and the body. Du musst das Leben und den Körper kennen. Maybe I have to go there. Maybe I will just go there now. Praise the Lord. Halleluja. The life and the body. Das you have Leben to know. Und der Körper. Das zu wissen. Not the life and the body. Ich kenne das Leben und den Körper. You see? What is life? Was ist Leben? Before we go there, look at verse 7. Vers 7. Say, and he said unto him, I am the Lord. That brought the out of Ur, of the Chaldees, to give thee this land to inherit. You see, he promised Abraham land and not religion. Abraham ein Land versprochen und nicht eine Religion. You see, and he gave him the land and not religion. Hat ihm ein Land gegeben, nicht Religion. If you see this Christian today, they fight because of Abraham. Christen, sie kämpfen wegen Abraham. The Judaism, Judentum. What do you call them? Jews. Jews, the Jews. You see, they fight because of. They are fighting because of Abraham. Wegen Abraham. You see, and the Muslim, you see. Muslim. You see, they fight. You see, and Abraham, they are fighting. They are fighting because of Abraham. Abraham that don't. He knows nothing about religion. Sie kämpfen um Abraham, der eigentlich nichts von Religion weiß. You see, he knows nothing about religion. Er weiß nichts über Religion. God did not promise him a religion. Gott hat promise keine him a land. Religion versprochen, sondern ein Land. You see, the fight today, the Muslims, Muslim, the Catholics, die Katholiken, the Muslims, the Christians, die Christen, and the Jews, you see, they are fighting, there's fight, there's, the Muslims, they are bombing churches, they are bombing, they are fighting, they are bombing, they are killing Kirchen people. Why? Kirchen because, you know, because of religion. Wegen Religion. And now, alive and the body. What Leben is life? Körper. In John 10:10, you know Johannes John 10:10. 10:10. He said, abundant life. He talks about abundant life. Leben im Überfluss. Overflow life. Ein Leben im Überfluss. The spirit is to overflow and come to our body. Der Geist sollte überfließen und unseren Körper sich zeigen. And when God created man, als Gott den Menschen erschaffen hat, in Genesis 2:7. Genesis 2, when God breathed life into man, it changes the man's body. Als Gott den Menschen diesen Lebensodem. Am Genesis, yes, okay, go to Genesis 2. 1. Mose 2. Vers 7. 1. Mose 2:7. said, and the Lord God formed man of the dust, of the ground, and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. You see, without that breath of life, und the body cannot live. Lebensodem kann der Körper nicht leben. You know, once that breath came into man, als dieser Atem, dieser Odem in das the, in den Menschen the body, kam, the man's body became a living body. Wurde der menschliche Körper ein lebendiger Körper. And so also, once you receive Jesus as your Lord and your Savior, your body become a new body. Dein Körper wird zu einem neuen Körper. You see, when man fell, als der Mensch gefallen, the body became dead. Nach dem Sündenfall war der menschliche Körper tot. Who know that? You know, that's why sicknesses and diseases remain. You see, coming and going. You always remain in the body. In den Körper gehen, in der Haus, wieder in den Körper gehen. You see, but now we have Jesus. Haben wir Jesus. The breath of life is back into us again. Der Lebensodem ist wieder in uns. That now we are now a living soul and no longer a dead soul. Wir sind eine Seele und nicht mehr eine tote Seele. You see, our body is now there. It's now a living body. Unser Körper ist jetzt ein lebendiges. It's not a dead body. Nicht mehr tot. Praise the Lord. Halleluja. So also is our salvation. So ist auch mit unserer salvation gives us a new body. Die Erlösung gibt uns einen neuen Körper. He said, you know 2 Corinthians 5:17. If any man be in Christ, 17, wenn jemand in Christus ist, he is a new creature. Neue Schöpfung. You see, all things. Das alte the old body is der gone. Körper ist weg. You know, the old body der is gone. Körper ist weg. The old womb, you see, that womb that cannot bear baby is gone. Der kann keine Kinder mehr. You see, that womb that cancer always go into is gone. Mutterleib, der who understand? Tumoren ist weg. You see, the old womb that doctor always see problem again. That when there's always something inside, it's gone. If any man be in Christ, you see, it's another womb, it's another body. It's another kidney, it's another heart. Körper, neues Herz. Praise the Lord. Hallelujah. If any man be in Christ, you see, another everything has come. Ist alles neu. Amen. Amen. So let us now go to Genesis 13. 1. Mose 13. God is my source, I'm not Gott ist meine Quelle und nicht der Mensch. You know, anytime you trust God, wenn du Gott vertraust, God moves. Bewegt sich Gott. You know, Abraham is our example. Abraham Genesis ist unser Beispiel. 13. He's our example. Look at it. Look at. He said Genesis 13. Here he's trusting God. Hier vertraut er Gott wieder. From one. Look at 13 from 1. I will quickly read. And Abraham went out of the Egypt. Out of Egypt. And he and his wife and all that he had. And Lot with him into the south. And Abraham was very rich in cattle, in silver and in gold. And he went on his journey from the south, even to Bethel, unto the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Hai, unto the place of the altar, which he had made there at the first. And there Abraham called on the name of the Lord. And Lot also went with Abraham and flocks and herds and tents. And the land was not able to bear them, that they might dwell together. For their substance was great, so that they could not dwell together. You know, God is our provider. Gott ist unser Versorger. He blesses and blesses and blesses. He blesses us and makes us a blessing. Er segnet uns und macht uns zu einem Segen. And there was a strife between the herdsmen of Abraham cattle and the herdsmen of Lot's cattle, and the Canaanite and the Perizzite dwelled then in the land. And Abraham said unto Lot, let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdsmen and your herdsmen, for we are brethren. Brothers and sisters are not to fight. Geschwister sollten sich nicht streiten. We are going to be together in heaven. Wir werden für immer im Himmel sein. If we cannot stand one another today, wenn wir einander nicht aufstehen können, how can we stay together there? Wie können wir dort zusammen sein? Praise the Lord. Halleluja. You know, we cannot stand one another. We are angry of one another. Wir sind ständig wütend aufeinander. You see, we are provoked by one another. Wir verärgern uns. You see, how can we stand together at the end? Wie können wir dann am Ende and be with the Lord together? Mit dem Herrn sein. You see, the brothers and sisters you call brothers and sisters today, they are just temporary. Those that are not saved, that are in the world. Die du Geschwister nennst, aber die nicht wiedergeboren sind, das ist nur für eine bedingte Zeit. But those that you know, some are so offended because of God's children. Aber einige sind verärgert wegen Gottes Kindern. Because we are helping them to choose Christ. Weil du ihnen hilfst, dich für Gott. We are directing them to choose Christ. Wir leiten sie. Sich für Christus. We want them to choose Christ. Wir wollen, dass sie sich für Jesus entscheiden. Because you know they are choosing Satan or not. It doesn't. It's not for our own benefit. You dass see. Sie sich für Jesus entscheiden oder nicht, das ist nicht zu unserem Guten. Yeah, but for them, we just refuse to compromise with what Satan wants for in their life. Because of that, they are offended. Nicht zulassen und einen Kompromiss mit dem Teufel eingehen und das akzeptieren, was der Teufel mit ihrem Leben vorhat. For we are brethren, we are brothers and sisters. Wir sind Geschwister. You see, he was not talking about the flesh. Er hat nicht über das Fleisch gesprochen. Abraham was talking about the word of God. Abraham hat hier über Gottes Wort gesprochen. You see, you got to know that because you might say, okay, Abraham was his nephew, or what do you call it? Man könnte sagen, okay, Abraham war sein Neffe oder war sein Verwandter. You see, Abraham was not. Abraham had a lot of brothers and sisters. Aber Abraham hatte viele Geschwister. But the Lot was different. Aber Lot war anders. Why? Because Lot chose God with him. Weil Lot sich mit ihm für Gott entschieden. You see, the act of apostle. The Bible called Lot a righteous man. In der Apostelgeschichte steht, dass Lot ein gerechter Mann war. You see, it's not because he's the nephew or the cousin or the uncle. Ein Cousin war, ein Onkel oder sonstiges. But because this is the blood of Jesus relationship. Aber das the blood of Christ. Jesus Christus war das, was ihn verbunden hat. That is binding us together today. Was uns verbindet. You see, that is what Abraham is talking about. Not the natural family, but the blood family. Aber die Blutsfamilie. You see, God's family. Gottes Familie. He's not the whole land before thee. Separate yourself, I pray thee, from me. If thou wilt, take the left hand, and then I will go to the right. Or if thou depart to the right hand, then I will go to the left. You see, here is somebody that trusts God. Jemand, der Gott vertraut. Doesn't have time to argue. Er hat keine Zeit, sich zu streiten. He's not after who is right. Ihm geht sich darum, wer hat recht. Or claim right. Oder um das Recht zu kämpfen. Somebody that trusts God. Jemand, der Gott vertraut. That five senses does not control. Nicht von den fünf Sinnen. You see, the land that is fertile land cannot control. Den nicht von einem fruchtbaren Boden oder Land kontrolliert werden kann oder verführt werden kann. Because it's not about the land, it's about the word of God. Es geht um Gottes Wort. You see, it's not about my result, it's about the word of God. Es geht nicht um Gottes Wort. You see, it's not about the land. You see, here, you see, if you see, look at verse 10. And Lot lifted up his eyes, and behold, all the plain of Jordan, that it was well watered. You see, five senses. Die fünf Sinne. Five senses talking to, what always talking through Lot. Lot is sitting naturally. Lot sieht die Dinge. But Abraham sits in the spirit. Aber Abraham sieht die Dinge. Who understand? Praise the Lord. Hallelujah. You see, Lot sees things naturally. Lot sieht die Dinge. But Abraham sees the spirit. Aber Abraham sieht den Geist. Because it's not about the land. Es geht nicht um das Land. It's about the word of God. Es geht um Gottes Wort. It's not about my result. Es geht um meine Ergebnisse. And that is why I'm not afraid like Beyonce. Sie haben keine Angst wie Ungläubige. It's not about husband, man. Es geht nicht um den Ehemann, um die Ehe. You see, it's not about beautiful. Oder um die Schönheit. It's not about whatever is outside. Was auch immer da draußen. It's about the word of God. Es geht um Gottes Wort. Making the connection. Verbindung. Allah lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord. Like the land of Egypt, as thou comest thou unto Zoar. The Lord chose him, all the plan of Jordan, and Lord journeyed east. You see, Lord is chose, not chose because of the flesh. Oh, that dich nicht wegen dem Fleisch. No, love flesh to choose for you. Lass dich zu, ist das Fleisch für dich entscheiden. Yeah, you know the easiest way. Der einfachste. The easiest man. Der einfachste. Name the man in my church. Der Mann meiner Gemeinde. I can just grab him and sleep with him and pregnant. Ich kann einfach mit ihm zusammen schlafen, ein Kind bekommen. You see, it's so easy. So einfach. You see, not the other side. Who is that person? I don't even know. Aber die andere Seite ist so weit weg. Das ist. He might be very far away. Es ist vielleicht weit weg. I will have time for that. Wer Zeit dafür? Ah, my body is speaking to me. Mein Körper sagt mir, ich muss jetzt langsam reinhauen und langsam über meine Zukunft nachdenken. The next man in my church is the problem. Der nächste Mann, der in der Gemeinde, in die Gemeinde kommt, I'm going to hook him. Ist mein Mann. Den werde ich mir angeln. You see, it's not what you see. Aber es geht nicht um das, was it's du siehst. What the Spirit says. Es geht, das, was, geht um das, was der Geist sagt. Abraham, Lord chose according to the flesh. Lot hat sich nach dem Fleisch. Abraham can see the Aber Abraham kann den Geist sehen. Praise the Lord. Halleluja. Abraham dwelt in the land, verse 12, of Canaan. And Lord dwelt in the cities of the land and pitched in the tents towards Sodom. Ah, how man can choose. Wie der Mensch entscheidet. What makes sense? Das, was Sinn macht. Ah, don't you see the right, the side that is well? Siehst du, dass da viel ist? Ist da viel? Don't you see where there is money? Das ist doch Geld. Don't you see where it's so heavy? The things are there already. I don't need to pray. Da muss ich nicht mal beten. I don't need to fast and pray. Nicht mal fasten. You see, the other side are desert. It's not desert, it's the word of God. Es ist nicht Trockenbrot. You see, if you stand on the word of God, wenn du auf Gottes Wort, like the song we sang today, I'm standing on the word of God. Auf Gottes Wort. You see, if you stand on the word of God, auf Gottes Wort steht, the word of God is power. Dann ist das Gottes Wort auf He will turn the desert to become a fertile land. Aus der Wüste wird ein fruchtbares Land. Praise the Lord. Halleluja. That the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. You know, you choose things from outside, not knowing what is inside. Von außen, aber du weißt gar nicht, was dahinter steht. You understand? You see, he chose something from outside. The fertile land. Von außen aus not knowing that the inside wusste gar nicht, dass das Innere is evil. Bösartig ist. The evil inside. Das Bösartige darin. Es braucht Zeit, das Sometimes it takes so much time to see the evil inside. Das Böse zu that before this time, you see, you are already one husband and wife. And now you are not blaming God. Why did you allow it to happen? Gott zu beschuldigen, when God did not even join you together, it's your flesh that joined you together. Fleisch hat euch zusammengeführt. Praise the Lord. Halleluja. You see, when you refuse to allow God to join you together, your body itching you, joining you together, scratching you. You could not control yourself. Du konntest dich kontrollieren, du konntest nicht zusammenreißen. Uncontrollable. If you cannot control it, it's wenn not du dich nicht kontrollieren kannst, wenn du dich nicht beherrschen kannst, ist es auch nicht Gott. If you cannot control it, the wenn love of God, you look love of God, anything from God, you can control it. Alles von Gott kannst du. If it becomes a seizure that you cannot control, you wenn know du that nicht mehr kontrollieren kannst, wenn es wie ein, als ob du besessen wirst von einem Dämon. Then you will reject it. Nicht Gott, dann ist es say it out, speak it out. Du musst es verweigern. You see, speak it out. Go to God's children. Geh zu Gott. That can help you join together with you. And destroy that spirit of evil spirit away from you. Diesen bösen Geist zu verdammen. And the Lord God said unto Abraham, after the Lord was separated from him. You know, anytime you choose God, wenn du dich für Gott entscheidest, you see, you trust him. Vertraust du ihm? He just appeared. Erscheint er. He just come. Er kommt. After Lord has separated from him, lift up now your eye and look from the place where thou art, northward, southward, and eastward, and westward. Everywhere, even that of Sodom alles, and Gomorrah. Selbst das von Sodom und Gomorrah. For all the land which thou seest, to thee will I give it, and to your seed forever. Amen. Amen. Allah go God to be first. Lass zu, dass Gott an erster Stelle. Allow him to be first. Dass er an erster Stelle ist. Hmm. Let me just read it to 18. And I will make a seed as the dust of the earth, so that if a man can number the dust of the earth, then shall the seed also be numbered. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Arise, walk through the land of the in the length of it and in the breadth of it, for I will give it unto thee. You know, God never fails. Gott versagt nicht. He promised all Abraham all this. Er hat Abraham alles and today the promise is heute here today. Ist Versprechen and Abraham. That is why through Abraham, Jesus, we are here today. Durch Abraham God's Leute hier. He's so comfortable Gottes today. Kinder. God's children, you see. Gottes Kinder. Praise the Lord. Hallelujah. And Abraham moved his tent and came and dwelt in the plain of Mamre, which is the Hebron. And build there an altar unto the Lord. Amen. Amen. Separation is like giving. It's like sowing. You see, separation. You know, he separated from Lot. Hat sich von Lot getrennt. Separating from people. You know, you can separate from church. Du kannst von einer Kirche trennen. You can separate from friends. Du kannst von Freunden trennen. You can separate from parents. Von Eltern trennen. But the question is why the separation? Die Frage ist, weshalb ist diese Separation Trennung? Is like giving. Diese Trennung ist wie das Geben. It's like sowing wie das Sehen. Into the house of God. In Gottes Haus. It's like love. It's like also loving the love of God. So wie Gottes Liebe. He says that value. You value the word of God. Gottes Wort schätzen. It's like motive. The motive should be God alone. Das Motiv sollte Gott allein sein. It's also like desire. You see the auch desire. You desire what God desires. Du wünschst dir das, was Gott sich wünscht. And when Abraham was separated from Lot, it is not separating from people without trusting God. Du sollst dich nicht von Gott trennen ohne Gott zu vertrauen. You see, it's not just separating from people without trusting God. Du sollst dich nicht without von Menschen trennen ohne Gott, ohne you see, Gottes Wort. It's not just loving people without the word du sollst of God. Dich Menschen lieben ohne it's not, Gottes Wort. It's not giving without God. Oder geben ohne Gott. You see, if you give your body to be born without Christ, it profits you nothing. Selbst wenn du deinen Körper hergibst für einen guten Zweck, damit er verbrannt wird, bringt es dir nichts, weil es nicht in Jesus Christus getan worden ist. So it's not giving without God. Deswegen sollst du nicht ohne Gott geben. So it's not helping people without Christ. Hilft Leuten nicht ohne Christ. You see, adopting children without God. You are the one doing the job and not Christ. Adoptieren ohne Christus. Hilft uns, aber nicht Christus. It is not sowing without the word. Es ist nicht das Sehen ohne. If you give your body again to be born, Wort. It profits you nothing. And the example is the widow woman also. Genauso wie bei der Witwe. The widow woman seed. Der Samen dieser Witwe. You know, he sowed it to Elijah. Sie hatten Elijah gesehen. Because, you know, Elijah, it was according to the word of Elijah. He was followed the word. Vom Wort von Elijah. He did not just choose or pick anything to sow into. Sie hat sich aber irgendetwas gesehen. Praise the Lord. Halleluja. The seed he sowed into was not coming from this woman. Das Feld, das who understand Redner, that? Kam nicht von it's not what you think that is good. Remember, a king, you can go to a king and not to a man of God. Weil du kannst and just gave the king. Zu einem König etwas geben. To the president. To your chef. Zu deinem Chef. But here, you see, according to, he obeyed the word of God. Er hat Gottes Wort gehört. That is why it is not sacrifice without obedience. Deswegen ist es nicht Opfer ohne Gehorsam. You see, he said obedience is better than sacrifice. Gehorsam ist besser. You see, obey the word. Gottes Wort. You see, it's not sacrifice. It's not sowing seed in the church. Sehen, and when you go home, you fornicate, you lie. You see, your life is just Satan. Who understand that? Bist du ein Diener des Satans? Bist du ein Instrument des you are the greatest seed sower in your church. Du bist der größte Seher. But you are the greatest liar in the church. Du bist der größte Lügner auch. You see, you are the greatest fornicator in the church. Du you are the greatest, you see. Die am meisten diese Dinge tut. Praise the Lord. Halleluja. You see, it's not just sowing seed. Es ist nicht nur das Sehen. Without the word of God, without the truth. Ohne Gottes Wort, ohne die Wahrheit. It is Christ sowing the seed and not Christus, der den Samen sät und nicht du. He is the doer. Er ist der Macher. And you see him doing the job. Und du siehst ihn allein. You see him sowing through you. Er sieht durch dich. You see not see yourself sowing. You see Christ sowing through you. Er sieht durch dich. And that's why you don't have the right to pick and choose where to sow. Du hast nicht das Recht, dich zu entscheiden, wo du siehst. You sow in the house of God. Du siehst in das Haus Gottes. Where he wants you to sow. Wo er es möchte. It's coming, should come from him. Just like Elijah. Genauso wie bei Elijah. Then let us. And also, before we go to this side, it's almost, the time is. Amen. Amen. You know, the word of God, if it's going to separate us peacefully. Wenn Gottes Wort uns trennt, trennt es uns friedvoll. You separate from others. Why? Du trennst dich von anderen. Wieso? Is it selfish motive? Sind es selbstsüchtige Motive? Or Christ's motive? Oder das Motiv von Christus? You see, once you are separating from God's children, why are you doing it? Wieso tust du das? Abraham separated from Lot peacefully. Abraham hat sich friedvoll von Lot. You see, without fighting, ohne einen Kampf, without quarreling, ohne Streit, without argument, ohne Diskussion. You see, what is separating you from God's children? Was trennt dich von Gottes Kindern heute? The devil cannot win until he succeeds in separating you from God's children. Der Teufel kann nicht gewinnen, erst wenn er es geschafft hat, dass du dich von Gottes Kindern trennst. Until he succeeds in separating you from the truth. Erst wenn er es geschafft hat, dich von der Wahrheit zu trennen. And once he succeeds in und er das geschafft hat, he has won. Hat er gewonnen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. So we still see just a little thing here that we still have. Abraham believed God's word. Abraham hat an Gottes Wort geglaubt. Und nicht an das Wort der Menschen. Like Elijah and the widow woman. Wie Elijah und die Witwe. The widow woman believed die Witwe God's word. Hat an Gottes Wort geglaubt. And not just any man's word. Und ich hat nicht einfach an irgendein Wort. I don't know if you understand me. You see, the widow woman's seed was not just to any man. Der Samen dieser Frau ging nicht an irgendeinen Mann. You know, sometimes if I give to this church, if I give to this egal, church, church is church. Church is not church. Kirche, aber Kirche ist nicht der church Kirche. Is not church. You are going to have, you see, whatever is going to that church, you see, whatever comes out of it, you are going to have a share in it. Was immer aus dieser Kirche entsteht und kommt, du wirst einen Teil davon haben. The widow woman's seed was not just to any man. Dieser Samen ging nicht an irgendjemanden. Lukas 4. From verse 24. Lukas 4, 24. And he said, verily I say unto you, no prophet is accepted in his own country. You know, when people know you so much, wenn Leute dich so gut kennen, familiarity, no more respect. Das ist da kein Respekt. They no longer value you. Die Leute schätzen they don't even mehr. Want to. They don't. They just say, "Who are you?" Sie sagen, wer bist du eigentlich? You see, no prophet is accepted in his own country kein because Prophet of the familiarity. In seinem Vaterland anerkannt werden. But I tell you of the of a truth. Many widows were in Israel in the days of Elijah. There were many widows. Es gab viele Witwen. You see, it was not this woman alone Frau that was die a einzige widow. Witwe. Jesus is referring to that very place. Jesus deutet jetzt, verweist auf diese when Stelle. Heaven was shut off 3 years and 6 months, when great famine was throughout all the land, but unto none of them was Elijah sent, save unto Sarepta, a city of Sidon, unto a woman that was a widow. He knew how to save his own. Do you know that the Lord knew how to save his own? Er weiß, wie er seine Kinder he knew how to take care of his own. Er weiß, wie er seine and that's why you are not, don't bother, don't bother. Sie macht dir keine Sorgen. All you need to do is trust him. Alles, was zu tun ist, ihm zu vertrauen. He knew how to provide for his own. Er weiß, wie er für seine Kinder sorgt. Er ist der Versorger. Praise the Hallelujah. You see, a lot of widows were there. He never saved them. Aber er hat sie nicht saved only the one you know. Er hat nur die Person, die er kennt. The question is, did he know you? Die Frage ist, kennt er dich? Praise the Lord. Hallelujah. How many lepers were in Israel in the time of Elias, the prophet? And none of them was cleansed, save Naaman, the Syrian. Many, there were many, but only one. Es gab viele, like the wind, like the woman with the issue of blood. Die Frau mit dem Blut. Who remember that? You know there were many that were pressing Jesus. Leute haben Jesus but only one was healed. Aber nur eine wurde geheilt. Eine Person wurde geheilt. This alone will not make me give up. Das allein zeigt mir, dass because it's not about we are many. Das geht nicht um who die understand Anzahl that? Der Menschen. It's not about we are many that are following. Geht nicht darum, dass I can folgen. Remain the only one following him. Ich kann die einzige follow. Person bleiben. Who know that? Und werden trotzdem. You see, it's not about how many thousands are there. Es geht nicht um wie viele Tausende. You see, a lot. You know, when the Lord asked who touched me, they were all surprised. That because everybody they were touching. But Jesus said, somebody touched me. Aber Jesus hat, jemand hat mich berührt. Somebody touched me. Jemand hat mich berührt. I touched, and you said supernatural touch. Auf übernatürliche Weise. You see, that is why it doesn't bother me if people are active. They are thousands. If I am alone, like Moses. Like Abraham. Like this woman, the woman with the issue of blood. Die Frau, I will still follow him. Ich werde ihm dennoch folgen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You see? He said, look at it again. But I tell you the truth. Many widows were in Israel in the days of Elias, when the heaven was shut up 3 years and 6 months, when great famine was through all the land. But unto none of them was Elias sent, save unto this woman, the widow woman. You see, Elijah was sent. God sent him. God had sent him. He is the doer. He sent Elijah. At Elias gesandt. You see, he did not send the beggar for you to give to that beggar. Er hat dich nicht dazu gesandt, Bettlergeld zu geben, sondern er hat dem Mann Gottes geholfen. He did not send that church for you to give. Er hat dir nicht diese Kirche gesandt. You see, the homeless, you know, people give to beggars. Leute geben zu Bettlern. Think that they are doing the greatest thing. Sie tun das Größte. They give to the homeless, though without hope. I'm just saying. Obdachlosen. You see, is that where he's is that who the Lord sent? Was ist das, was der Herr gesagt hat? You see, he sent Elijah. Er hat Elijah gesandt. You see, until it is who the Lord sent, your sowing is just like throwing it away. Erst wenn es das ist, wo Gott es haben will, dann sonst ist dein Sehen umsonst. You see, it is not my children. I give money to my children. Geld meinen Kindern. My friend, my mother, my father. Jesus said, my world is not. Praise the Lord. Hallelujah. You see, he sent Elijah to this woman. Er hat Elijah zu dieser Frau. So that this woman will not sow into Elijah's Frau in sein Leben sehen. You see, wherever, where do you sow today? Wo siehst du? Where is your field? Wo ist dein Gebiet? Is the Lord? Is it the Lord that sent you to sow there? Der dich gesandt hat dazu. You know, people follow charity. The charity of this world. Give to the Mother Teresa. You see, they give to the poor. Sie geben an verschiedene Organisationen. You see, they feed people, feeding the poor. Arme Leute zu ernähren oder Kinder zu erziehen. You see, remember, if you give your body to be born. Wenn du deinen Körper hingibst, damit er verbrannt wird. You see, to give money or to give your body to be born. Geld zu geben oder dich selbst zu verbrennen. To give your money or to give your body. Everybody will give money. Jeder wird lieber Geld geben. Who will give the body to be born? Wer gibt seinen Körper? That the word of God says, you give your body to be born. Selbst wenn du das tust. Which is greater than even giving your money, your own salary. Ist sogar größer als Geld. You see, somebody gives salary. Jemand gibt sein Gehalt. Everywhere is shaking. Und alle Leute sind everybody have to just listen to you and obey you. Jeder ist begeistert. And just follow your word. Und folgt deinem Wort. And dance to your trumpet. Und tanz zu deinem. And compromise with you. Und geht kompromiss. Because you sow a seed. Weil du einen Samen gesät hast. Maybe what you want when you sow. you sow the whole salary. Hat er dein ganzes Gehalt gegeben. But it's not just sowing without believing the word of God. Ohne Gottes Wort zu glauben. You see, the two to go together. Beides muss ineinander. You see, if you choose one, if you separate it, you will it will destroy you. Trennst, wird es dich zerstören. It's not. I'm sorry, but I don't believe the word of God. Ich sehe, why? Aber ich glaube schon Gottes Wort. And then your seed is almost das like nothing. He gives because you give your body to be born. Wenn dein Körper gibt, without believing the word of Christ, the gospel of Christ, an Gottes Wort he profits you nothing. Dann bringt es dir nichts. Praise the Lord. Halleluja. The widow woman obeyed the word of God. Die Witwe hat Gottes Wort befolgt. Jesus said, "My word is not the natural word." Jesus hat gesagt, mein Wort ist kein natürliches Wort. My word is a great provider. Mein Wort ist ein großer Versorger. You see, the widow woman obeyed the word of God. Die Witwe hat Gottes Wort befolgt. You know, John 6:63. In Johannes 6. We are not going there. 36. Jesus said, "My word, the word that I speak unto you." Die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. You see, they are not natural words. Sie sind nicht natürlich. So if you obey it, if you follow it. If you believe it, if you trust it, nicht, ob du es vertraust, you depend on it. You see, you will get the supernatural results. Du wirst Ergebnisse haben, entweder because übernatürlich oder teuflisch. You see, the natural work gives a natural result. Dann die natürlichen Ergebnisse geben, die natürlichen Wege geben natürliche Ergebnisse. So also the supernatural word of God. Und das übernatürliche Wort Gottes von Gott. You see, give the supernatural result. Übernatürliche Ergebnisse von Gott. She obeyed the widow woman. Obeyed the word of God. Die the voice hat of God. Gottes Stimme gehört. She obeyed the voice of God. Der Stimme Gottes and not just the voice of man. Und nicht nur die Stimme der Menschen. Not just obeying words. Nicht nur Worte gehorchen. It's like God's blood and man's blood. They are Blut not the von same. Gott und das Blut von Menschen ist nicht das gleiche. The rock and the sand. They are not the same. Der Stein und der Sand sind nicht das gleiche. You see, you can sow in the rock, you can sow in the sand. Du kannst in Sand sehen oder in einem Stein. To sow in your garden or to sow in your bedroom, you see, they are not the same. Ob du im Garten einen Samen siehst oder versuchst, einen Samen in Fliesen einzusehen, ist nicht das gleiche. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And so we are to know that the Lord, we are trusting the Lord is also resting. Dem Herrn zu vertrauen ist sich auf den Herrn zu verlassen. We will stop here and continue from there next und auszuruhen. Because the time has gone.